Transparenz für die Ohren. Joffrey? Ja? Kannst du mal dein Mikro checken? Das brummt wie Sau. Das fängt das wieder an. Okay, dann machen wir das so. Ich versuche mal kurz, ob ich mit dem anderen PC besser bin und währenddessen übergebe ich mal direkt an den Antragsteller von Satzungsänderungsantrag. Ich glaube, 2 ist das. Das ist der erste aus dem Komplex dieser Absenkung des Eintritts als Anträgen. Kann auch die 1 sein, ich bin mir gerade nicht sicher. Ist SAA 001, ich bin Antragsteller und ich würde gerne übergeben die Vorstellung des Antrags an die Menschen Dennis Tyro und Stormageddon, die hier die unten im Zuhörerraum sind. Also wäre cool, wenn ihr kurz hochspringt. So, dann macht mal, ihr habt das Wort und ich probiere mal kurz mit dem anderen PC. Ja, okay, also wir haben den Antrag SRA 002, soweit ich jetzt weiß. Das gab da nämlich mal ein paar Probleme mit, welche Nummer der jetzt hat. Antrag ist modular auf 10, 12 und 14 Jahre aufgebaut. Ich weiß halt eben nicht, wer den sich jetzt bisher durchgelesen hat. Wäre schön, wenn ihr es noch macht. Dieser Antrag ist zur Senkung des Wahlalters auf eben falsch, zum 10 Mitgliedsalter. Zur Senkung des Mitgliedsalters so auf eben 10, 12 oder 14 Jahre. Weiß nicht, wer es jetzt weiß. Mitglieder unter 18 Jahren brauchen Einverständnis der Eltern. Genauso wird es sich auch für die Kinder von 10, 12 und 14 Jahren, beibehalten, weil es sich ja halt nichts ändert. Sie sind auch alle unter 18, also nicht volljährig. Jojo, ich brauch dich mal kurz, ich krieg mich nicht sortiert. Also es geht darum, wie es auch in der Antragsbegründung steht, dass es Menschen gibt, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und die sich gerne in der Piratenpartei parteipolitisch engagieren möchten. Damit das aber möglich ist, bedarf es dieses Satzungsänderungsantrages. Es gibt Menschen, die zumindest mindestens einen Menschen, der 11 Jahre alt ist und der er sich eben auch engagieren möchte, der eine Meinung hat, die parteipolitisch durchaus gehört werden sollte und auch in Form einer Stimme zum Ausdruck gebracht werden können sollte aus Sicht der AG Kinder- und Jugendrechte, weshalb wir das Alter vorerst auf 10 Jahre, weshalb wir den modular gestellt haben und gesagt haben, wir möchten es gerne, wenn möglich, auf bis zu 10 Jahre absenken, weil eben wir der Meinung sind, dass es ab dem 10. Lebensjahr mindestens den Menschen möglich ist, dass sie sich eine Meinung bilden, dass sie diese Meinung kundtun und dass sie diese Meinung auch in Form einer Stimme vertreten können. Ich hoffe, ich konnte das soweit ganz gut wiedergeben. Ansonsten ergänzt mich bitte. Nee, ist okay. Es gibt sicherlich jetzt Menschen, die denken, dieser Elfjährige oder ich zum Beispiel machen das aus Eigenwollen, aus Egoismus. Aber nein, das tun wir definitiv nicht. In spätestens einem Jahr und paar Monaten, sage ich jetzt mal, ist für mich nicht wirklich problematisch, weil ich da sowieso Mitglied werden kann. Ich will es eigentlich eher für andere Menschen machen, aus einem einfachen Grund. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es noch viele andere engagierte Menschen gibt. Im Zuhörerraum ist zum Beispiel jetzt Chris. Ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ankommt, aber bei mir kommst du ziemlich abgehakt an. Okay, nein, keine Ahnung. Internet bei mir funktioniert. Ich drücke auch durch. Alles super. Okay, danke. Nein, im Zuhörerraum ist zum Beispiel jetzt noch Chris, ist ungefähr so alt wie ich, engagiert sich jetzt seit ungefähr einer Woche bei uns. Und ich weiß jetzt nicht, inwiefern er sie mitmachen möchte später oder vielleicht auch Mitglied werden will. Und deswegen, ich will es für alle Leute offen machen. Und für Meinungsfreiheit und ähnliche Dinge steht es bei der Piratenpartei. So, gibt es dazu Fragen, Diskussionsbedarf? Ja, ich möchte ganz allgemein die Frage stellen, ohne jetzt irgendwie auf den Antrag irgendwie Einfluss nehmen zu wollen, aber an die Antragsteller, wo seht ihr momentan nicht die Möglichkeit, innerhalb der Piratenpartei eure Meinung kundzutun, Anträge einzureichen und dergleichen? Also nur mal rein so informell betrachtet. Okay, nein, grundsätzlich weiß ich, ist es möglich, einen Antrag zu stellen, seine Meinung kundzutun. Da weiß ich selber, die Piraten sind sehr, sehr offen. Aber ich möchte halt meine Meinung auch kundtun, indem ich zeige, wozu ich stehen will, indem ich meine Stimme sozusagen abgebe und auch dadurch halt äußern kann, wem ich vertraue, wem ich nicht vertraue, was ich wie haben möchte, zum Beispiel. Das klingt vielleicht ein wenig egoistisch, aber ist gar nicht so gemeint. Ich hätte eine Verständnisfrage. Ja. Du sagst jetzt Stimme. Hier in dem Antrag geht es um die Parteimitgliedschaft, also nicht um die Stimmberechtigung. Bringt ihr das jetzt durcheinander oder subsumiert ihr mit der Mitgliedschaft auch automatisch, dass ihr dann stimmberechtigt werdet, also unter 18? Darf ich? Ja, mach du. Also, es geht darum, um die parteiinterne Stimme. Es ist so, dass jedes Mitglied auf zum Beispiel einem Landesparteitag, das sein Mitgliedsbeitrag bezahlt hat, ist formal stimmberechtigt. Also kann an Wahlen teilnehmen. Dazu sei gesagt, das ist hier wichtig zu erwähnen, dass es bereits auch unter 18-Jährigen möglich ist, nämlich Leuten zwischen 16 und 18, also 16, Leute, die 16 oder 17 Jahre alt sind, können bereits ganz normal ihre Mitgliedschaft ausüben, sofern sie ihren Mitgliedsbeitrag bezahlt haben, können sie bei Sachen mitstimmen, können Vorstände wählen, whatever. Ausnahme bilden da natürlich Aufstandsversammlungen, das ist natürlich nochmal anderes Recht, da geht es dann recht. Aber es geht dabei halt darum, erstmal, dass die Leute sich oder eben explizit Dennis Taibo und Stormageddon, die diesen Antrag geschrieben haben, die möchten sich eben als stinknormales Mitglied und möchten ihre Meinung eben auch parteiintern vertreten können. Und das können sie nur, wenn sie Mitglied sind. Und rechtlich macht es keinen Unterschied bezüglich des bürgerlichen Gesetzbuches, was da die Formalia angeht, macht es keinen Unterschied, ob man 16 ist oder ob man 10 Jahre alt ist. Alle Menschen zwischen 7 und 18 Jahren sind geschäftsfähig, aber als Mitglieder der Partei, sofern sie erstmal die Zustimmung der Eltern bekommen haben und ihren Mitgliedsbeitrag bezahlt haben, ist das kein Thema, können sie ihre Stimme frei ausüben. Das haben wir prüfen lassen durch entsprechend die Justiziariate. Um das gleich mal vorwegzunehmen, weil da schon viele Fragen zu kamen. Noch eine kurze Frage. Es gibt ja auch die jungen, ich heiße jungen Piraten, glaube ich, ne? Es ist ja auch die jungen Piraten. Ich habe das immer so verstanden, dass die praktisch genau eure Interessen vertreten wollen. Und ja, nochmal die Frage, wie seht ihr da die Gewichtung? Was haben dann die jungen Piraten für Aufgaben, Stehen die dann irgendwie ganz abseits oder wie seht ihr das? Nein, okay. Die Piraten, also die jungen Piraten sind eine parteinahe Organisation, wo ich denke, dass du es weißt. Das heißt, die haben keinen wirklichen Einfluss auf das, was die Partei tut. Um nicht zu sagen, gar keinen Einfluss. Also bringt es mir nichts, wenn ich Mitglied bei den Yuppies bin, die etwas ganz anderes machen als die Piraten, wo ich eigentlich mitmachen möchte. Ich war jetzt Mitglied bei den Yuppies, bis ich, jetzt habe ich da aufgehört, ja, Mitglied zu sein. Ich komme gerade mit meinem Kopf nicht klar, tut mir leid. Die Yuppies sind relativ weit von der Piratenpartei abgerutscht, würde ich jetzt mal behaupten. Und vertreten nicht mehr das, was ich, so stark, wie ich es vertreten wollen würde. Wo ich denke, dass die Piratenpartei an sich es besser macht. Dem kann ich noch hinzufügen. Es gibt Versuche, wieder parteinahe Yuppies aufzubauen. Zum Beispiel kann ich dazu sagen, dass ich das versuche, auf Landesebene Nordrhein-Westfalen gerade wieder Yuppies zu schaffen. Allerdings Yuppies haben, das ist auch wieder ein Fakt, haben kein Stimmrecht, können sich nicht können ihre Meinung lediglich in Form von Worten innerhalb der Partei zum Ausdruck bringen, aber nicht in Form von Stimmen, in Form von Wahlen oder ähnlich, also parteiinternen Wahlen oder so. Okay, danke. Gibt es weitere Fragen dazu? Bitte behaltet auch im Hinterkopf, dass ich bis maximal 45 mit den Satzungsänderungsanträgen durch sein möchte und noch ein paar kommen. In dem Zusammenhang, wenn wir gerade schon über die 1 reden, sollten wir vielleicht auch gleich bei der Gelegenheit über die 17 und 18 reden und über die Unterschiede zwischen denen. Wäre das vielleicht möglich? Ist da ein Antragsteller da? Ich glaube, der Andro ist da. Ich weiß nur, dass der Daniel Düngel, der Antragsteller, davon nicht da ist. Wiefern Andro da vertieft ist, weiß ich leider nicht. Ich kann's aber kurz übernehmen. Ich habe mich sehr genau mit den Anträgen beschäftigt und auch mit den Unterschieden. Okay, dann vielleicht vor allem mal darauf eingehen, wo die genauen Unterschiede zwischen den beiden Anträgen sind. Also vor allem zwischen 1 und 17, zwischen der 18er ist ja relativ offensichtlich, wo sich der dann unterscheidet. Ja gut. Es gibt einmal, also 17 und 18, machen wir es erstmal einfach, da geht es zweimal. 17 ist unserem noch, ich muss eben reingucken, ist unserem noch am nächsten, weil dort auch das Wort Deutsch nicht ausgetauscht wird. Wir tauschen ja in dem Antrag der SEA 002, der tauscht ja nur das Wort oder die Worte 16 Jahre gegen 14 Jahre, 12 Jahre oder 10 Jahre aus. Das macht der Antrag SEA 017 auch und der SEA 018, der macht es auch, tauscht aber auch noch inhaltlich eben das Deutsche weg, sondern dass jeder Mensch Mitglied der Piratenpartei werden kann. Das ist der Unterschied zwischen SEA 17 und 18. Und jetzt sind beide Anträge, sowohl 17 als auch 18, vom Alter her modular auf. Erstmal sind es die drei gleichen Stufen, die in dem anderen Antrag sind. 14. Lebensjahr, 12. Lebensjahr und 10. Lebensjahr. Dann gibt es aber noch drei weitere Module. Einmal 7. Lebensjahr, einmal komplett gar kein Lebensjahr und einmal, dass es ist eine doppelte Verneinung, nicht geschäftsunfähig, also dass jeder geschäftsfähige Mensch, das wäre demnach derzeit 7, also inhaltlich wären 4 und 6 demnach zwar identisch, das eine hält aber daran für den Fall, dass die Geschäftsfähigkeit mal das Alter verlegt wird, würde das automatisch auch für die Mitgliedschaftsaufnahme dann gelten. Das ist im Groben der Antrag. Wenn man sagt kann, ist es der Unterschied eben zwischen 17 und 18 ist nur, dass er einmal auch noch zusätzlich Deutsche und gegen alle Menschen austauschen möchte. Alles klar, dazu Fragen, weitere Anmerkungen, Pro, Kontras. Falls dem nicht der Fall ist, möchte ich an der Stelle dann noch. Ja, lass mich noch was fertig. Ja, ich habe dich gesehen, lass mich noch kurz fertig reden. Möchte ich dann an der Stelle gleich bitte nach dem letzten Wortbeitrag die Rednerliste schließen. Ich weiß, es ist relativ kurz jetzt nur gewesen, aber das hatte ich ja bereits angedroht. Und danach würde ich dann gerne die Anträge, damit ich es nicht verwechsle, ich glaube, das sind 11, 12 und 13, die sonst noch fehlen, die ich gerne noch besprechen würde, zumindest kurz. Und jetzt Piratus. Ja, auch wieder eine Verständnisfrage, weil es mir gerade eingefallen ist. Was passiert denn, wenn ein Minderjähriger, der Mitglied der Partei ist und stimmberechtigt dann wäre, wenn dessen Eltern ja sozusagen entweder nicht zum Parteitag lassen oder sein Stimmrecht ausüben wollen in Verantwortung, weil sie ja die Eltern sind? Dürfen die das? Also dürfen Eltern sich das Stimmrecht dieser minderjährigen Mitglieder dann aneignen und ausüben? Soweit ich weiß, dürfen sie das nicht. Nein. Jein. Nach aktueller Rechtslage ist es so, dass das nicht geschäftsfähige, also Menschen unter 7 Jahren werden, das ist die aktuelle Rechtslage, werden zu 100% durch ihre Eltern vertreten. Das heißt, bei unter 7-Jährigen zählt die Stimme des 7-Jährigen nicht, sondern tatsächlich dann die Eltern, die Stimme der Eltern quasi. Was ich auch für sehr problematisch halte. Aber ab 7 ist die Sache mit der bedingten Geschäftsfähigkeit, was wir gerade eben schon bei SEA 001 angesprochen hatten, da stellt es kein Problem dar. Ich habe da auch mit Rechtsanwälten drüber gesprochen, dass unter 7 ist ein bisschen umstritten. Da könnte eher sein, dass dann gar keine Stimme vergeben werden kann oder so, aber wie gesagt, das hat es auch noch nie gegeben, aber ab 7 ist man sich eigentlich relativ einig. Also die Eltern können nicht die Stimme übernehmen. Das ist auf jeden Fall geklärt. Die Eltern können nicht die Stimme übernehmen, weil im Parteiengesetz steht, dass jeder Teilnehmer an so einer Versammlung, sei es eine Aufstellung oder ein Parteitag, dasselbe Stimmrecht haben muss. Das heißt, du machst entweder, wie wir das machen, Mitgliederversammlung ohne Delegation. Oder du machst noch eine Delegiertenversammlung. Da hat aber auch jeder Delegierte dann eine Stimme nur. Ja, das ist ganz klar im Parteiengesetz geregelt. Da können keine Stimmenübertragungen stattfinden, in keiner Form. Die zweite Frage, die du gestellt hattest, war ja, was ist, wenn die Eltern einem Minderjährigen verbieten, zum Parteitag zu fahren? Ja, dann darf er da nicht hinfahren, ganz einfach. So, Herr Beckmann hat noch was zu dem Thema. Ja, kann mir mal jemand erklären, also ich sag mal, wenn alle Menschen bei uns mitwählen dürfen, habe ich keine Probleme mit. Aber kann mir mal irgendjemand erklären, wie ein 7-jähriger Mensch eine eigene Meinung haben soll? Da kann ich nicht mitziehen, intellektuell. Bei 16 eher. Ab 16 Jahre eher. Alles darunter eher weniger. Dennis springt schon gerade hoch. Das bezieht sich ja quasi auch auf SEA 001. Beziehungsweise Stormageddon ist auch im Sprechenraum. Ich würde eigentlich mal ganz gerne von Stormageddon die Meinung hören. Also, 7-Jährige können sich auch schon eine gute Meinung bilden. Und das können Kinder sehr gut verteidigen. Ja, ich kann dazu zum Beispiel einen aus praktischer Erfahrung kann ich sagen. Ich kenne auf jeden Fall 9-Jährige. 7-Jährige, muss ich ehrlich sagen, weiß ich jetzt nicht. Aber kann ich mir vorstellen, zumal es sowieso mit so einer Altersbegrenzung immer doof ist, was machst du mit dem, der einen Tag davor geboren ist oder einen Monat davor geboren ist. Das ist immer ziemlich blöd. Naja gut, das ist aber bei einer Partei, dass da man jederzeit Mitglied werden kann und sofort sein Stimmrecht ausüben kann, nicht ganz so wild. Da kann man sich schon vielleicht ein Alter überlegen. Aber da muss man natürlich sich überlegen, dass man das relativ, meiner Meinung nach, relativ niedrig setzt. Weil ansonsten hast du ja immer wieder das Problem, dass du Leute ausschließt. Und die Sache, wenn sich jemand nicht politisch interessiert und sich keine politische Meinung bildet, dann kommt er auch nicht auf die Idee, in eine Partei einzutreten und dort politisch mitzuarbeiten. Ich kann mal eins sagen, ich rede jetzt mal von mir, ich durfte erst mit 21 wählen, also mir ist total, also ich hatte damit keine Probleme. Du grenzt immer irgendwelche Personen mit irgendwelchen Sachen aus. Das steht fest. Wenn ich sage 7, 18, 21, irgendwelche Leute sind immer ausgegrenzt. Das ist richtig. Aber wenn ich mir das so überlege, ich meine, also ich kenne keinen, wie gesagt, auch keinen 7-Jährigen oder keinen 9-Jährigen, der eine feste Politik, der einigermaßen politische Überzeugung hat. Mir ist noch keiner über den Weg gelaufen. Selbst die 16-Jährigen, die ich so kenne, null. Also ich kenne Aber mit einem 16-Jährigen hätte ich keine Probleme mit. Aber alles, was drunter ist, da habe ich schon ein paar Probleme mit, sage ich mal ganz offen und ehrlich. Nicht, weil ich was gegen die Menschen habe oder weil ich sie ausgrenzen will, weil ich meiner Meinung nach, der Reifeprozess ist noch nicht da. Punkt. Ja, ich hatte mich kurz zu Wort gemeldet. Erstmal danke für deine auch sehr, sehr klare Kritik. Und es wurde auch gerade im Chat angemerkt, von wem bekämen sie denn die Infos, und das käme ja von den Eltern und dann werden sie ja durch die Eltern beeinflusst. Wir haben mit Dennis Tyro einen Menschen bei uns im Chat, also auch gerade hier am Saalmikro sitzen, der mit seinem Bruder seine Eltern davon überzeugt hat, in die Piratenpartei einzutreten, weil die beiden gesagt haben, dass die, also weil sie sich informiert haben, weil sie gesagt haben, hey, die Piraten sind cool, guckt euch das doch mal an, und da es funktioniert also auch anders, dass man den Leuten allgemein nicht zutrauen kann, dass sie eine Meinung haben. Hierbei geht es tatsächlich eher um Einzelfälle. Es wird immer wieder davon gesprochen, ja, dann werden zig Horden von Kindern zum Parteitag geschleppt und die werden dann alle von den Eltern instrumentalisiert. Ich würde sagen, wer es glaubt, wird selig. Es geht hier darum, dass grundsätzlich die Möglichkeit besteht, dass Menschen, die sich für die Piratenpartei interessieren und die noch keine 16 Jahre, sondern jünger sind, dass die eben in die Piratenpartei überhaupt eintreten dürfen. Und zu diesen Leuten zählen unter anderem Dennis Tyro, Starmageddon, und es gibt sicherlich auch noch ein paar andere, die das durchaus nutzen würden. Aber es sind jetzt keine Horden von Kindern, die jetzt eintreten würden. Davon ist mal nicht auszugehen. Sondern nur Leute, die es tatsächlich interessiert, die das wirklich wollen. Und das ist, glaube ich, wichtig nochmal zu betonen. So, dann jetzt noch Piratas, und dann würde ich das Schlusswort dann an Dennis geben. Ja, nach meinen Fragen will ich natürlich auch noch ein Feedback geben. Also ich finde den Antrag, oder besser alle Anträge, die das Mitgliedsalter runtersetzen, super und sollten wir unbedingt machen. Und auch wenn hier Einzelne denken, dass das nicht denkbar ist in ihrer Welt, dass es Menschen gibt, die so jung sind und politisch sind, es soll sie geben, und für die sollten wir die Tür aufmachen. Von daher, ich würde es sogar auf 7, also auf alles, was rechtlich möglich ist, runtersetzen. Und erstens haben wir dann sicherlich auch ein Alleinstellungsmerkmal. Das ist eine gute Message nach außen, auch an alle Jugendlichen, sich politisch zu engagieren. Und warum sollten wir das nicht tun? Ich sehe auch keine Gefahr darin, dass jetzt hier Fünftklässler uns hier den Laden übernehmen und den neuen Bufo stellen. Also von daher, lasst sie alle rein. So, Dennis, das Schlusswort. Danach würde ich dann gerne Skara als Vertreterin für die anderen Satzungsänderungsanträge nach oben. Ja, okay. Ich wollte jetzt eigentlich auf den, der jetzt nicht mehr hier ist, wollte ich eigentlich nochmal was sagen, und zwar, was ist jetzt mit den anderen Menschen? Ich weiß, es gibt nicht viele, die sich politisch engagieren und interessieren. Das ist mir bewusst, ja. Aber mit mir persönlich kein Problem zu haben, okay. Was mit den anderen? Hast du gegen die ein Problem? Weil wenn ja, dann sehe ich es halt eben auch wieder kritisch. Denn die haben genauso eine Meinung. Sie äußern sie nur nicht, weil es für sie nicht interessant ist. Es wird für sie nicht interessant gemacht. Es gibt nämlich Infos, zum Beispiel Fernsehen, gibt es nur zwei Quellen, die wirklich für Kinder und Jugendliche aufbereitet sind. Und sonst war's das. Das war's. Sonst gibt's nichts. So, alles klar. Dann, Skara, kann ich dich da oben bitten? So, ja, genau. Wir reden 13 bis 13 so rum. Fangen wir einfach vorne an, würde ich sagen, oder? Ja, ich hatte eigentlich gehofft, dass Carsten kommt und die Anträge selbst vorstellt, aber ich kann so weit drüber reden, wie ich im Bilde bin. Gut, dann auf geht's. Mit dem Elfer wolltest du anfangen, ne? Genau. Gut, ich habe zusammen mit einigen Leuten aus der Rechtsabteilung insgesamt drei Anträge gestellt. Die ersten zwei betreffen die SGO, Schiedsgerichtsordnung. Mag von daher sein, dass sie für euch etwas Frage ist. Im Prinzip relativ einfach. beim Satzungsänderungsantrag 11 geht es um Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand, effektiv eine Art Rechtsschutz bei Verfahrensfehlern, die unverschuldet waren. Also wenn zum Beispiel eine Frist oder versäumt wurde, unverschuldet, dann kann diese Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand gewährt werden. Das war bisher nicht ausdrücklich geregelt. Einige Gerichte haben es angesprochen, aber ausdrücklich geregelt ist es auch noch nicht. Es ist auch noch nicht durch BSG oder irgendein Landesschiedsgericht ausdrücklich geregelt worden. So. Gibt es dazu überhaupt Redebedarf, wenn es schon, wie die Antragstellerin richtig sagt, so ein kompliziertes Schiedsgerichtsthema ist, pro oder gegen Worte? Ja, ich habe nochmal eine Nachfrage. Ich habe das richtig verstanden, dass es sozusagen heute auch schon im Ermessen des Gerichts liegt. Es ist eben noch nicht abschließend geregelt, ob es im Ermessen des Gerichts liegt. Das Bundesschiedsgericht hat es einmal angedeutet, dass es das geben könnte, hat sich dann allerdings um die Lösung dieser Frage herumgemogelt, indem es gesagt hat, dass die Voraussetzungen für eine Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand überhaupt nicht gegeben sind. Insofern können Sie sich die Klärung der Rechtsfrage, ob es eine solche Wiedereinsetzung geben könnte, sparen. Ja, von mir ist noch was drum. Das heißt, heute liegt es im Essen des Gerichts, bis es ein anderes Gericht kassiert. In etwa, ja. So, weiterer Redebedarf dazu. Easy, dann machen wir gleich mit dem 12er weiter. Jo, der ist noch ein wenig einfacher. Das ist zwar auch Schiedsgerichtsordnung, aber der Inhalt damit würden wir effektiv eine Unterscheidung zwischen regulären Verfahren und Eilsachen einführen. Im Moment ist es so, dass sämtliche Verfahren erst nach 3 Monaten wegen Verfahrensverzögerung beim Revisionsgericht, also beim Bundesschiedsgericht, geklagt werden können. Damit könnte eine solche Verfahrensverzögerungsbeschwerde schon nach 2 Wochen eingelegt werden. Sehe ich das richtig, dass heute aber der Rechtsschutz darin besteht, dass Sie eine entsprechende einstweilige Anordnung, Verfügung, der genaue Fachbegriff ist mir gerade entfallen, erwirken kannst, oder dass dir eigentlich da kein Schaden entstehen kann? Wie meinst du das? Also, du hast irgendwas, was eilbedürftig ist. So, was heute gefühlt oder entsprechend der SGO nach spätestens 3 Monaten behandelt sein muss. Jetzt möchtest du ja den Zeitraum verkürzen. Meine Frage war jetzt, hast du nicht heute, wenn es entsprechend eilbedürftig ist und du merkst, erste Woche ist rum, zweite Woche rum, dritte Woche rum, es passiert nichts, dass du entsprechend eine einstweilige Verfügung, also dir was besorgen kannst, was sozusagen kurzfristig in deinem Interesse Wirkung entfaltet. Naja, die einstweilige Verfügung muss ja auch am Landesschiedsgericht erlassen werden. Insofern, wenn du einen Antrag auf einstweilige Verfügung hast und der liegt dann 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen beim Landesschiedsgericht, dann kannst du damit halt schon nach 2 Wochen zum Bundesschiedsgericht gehen und sagen, das Landesschiedsgericht hat das immer noch nicht beschlossen. Aktuell könntest du das nicht. Da hast du auch bei Eilsachen, also bei dem Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz, erst nach 3 Monaten diesen Anspruch auf Rechtsschutz. Klar soweit? Ich war bisher davon ausgegangen, dass sozusagen für diese einstweiligen, also für die kurzfristigen Sachen, dass es da eine andere Frist gibt. Wenn es auch die 3 Monate sind, dann hast du natürlich ein Problem. So, weitere Fragen dazu? Ansonsten würde ich auch direkt immer weitergehen zur Nummer 13. So, da können wir vermutlich etwas mehr streiten. Es ist, geht mal wieder um die Doppelmitgliedschaft bei Amtsträgern mit 2 Alternativen. Die erste Alternative wäre, dass nur diejenigen Parteiämter ausüben dürfen, die nicht zugleich Mitglieder in einer anderen Partei sind. Alternative 2 wäre, Parteiamt auf Bundesebene dürfen nur solche Leute ausüben, die nicht zugleich Mitglieder in anderen Parteien sind. So, Jojo, du hast da was zu. Einmal wollte ich noch kurz fragen, kannst du mir noch mal kurz die Nummer sagen, dass ich mir kurz noch mal kurz angucken kann? Und ja, die zweite Frage hast du quasi schon indirekt beantwortet. Du hast gesagt, entweder komplett Parteiamt oder nur auf Bundesebene. Ich stelle mir die Frage, wie weit gehst du da runter? Und was ist dann ein Parteiamt? Ist dann schon eine eine Berufung als, oder was heißt Berufung, Entschuldigung, Beauftragung als Büropirat? Ist das schon ein Parteiamt oder ist KV-Vorstand schon ein Parteiamt, was unter die Regelung fällt? Oder was ist für dich ein Parteiamt? Definier das mal. Zu deiner ersten Frage ist das Satzungsänderungsantrag 013. Die andere Frage, wie das bei euch mit dem Büropiraten ist, das weiß ich nicht. Sind das gewählte Ämter? Das sind, das wird auf den Kreismitgliederversammlungen wird das gewählt, sind Vorschläge an den Landesvorstand, der dann die Leute als Vertretung des Landesvorstandes auf virtueller KV-Ebene, also auf Stadtebene, ja, die machen halt so Sachen wie Verwaltung und so ein Kram. Das sind halt die Büropiraten. Also die vertreten quasi den Landesvorstand in Verwaltungssachen, Presse, Mitgliederverwaltung, Finanzverwaltung, also was heißt Finanzverwaltung, Finanzanträge und so weiter, das um all die Sachen, um Post und so weiter, um all das kümmern die sich. Eben auf Kreisebene dann halt, also beziehungsweise virtueller Kreisebene. Also das heißt, sie werden gewählt und müssen dann aber noch vom Landesvorstand ernannt werden. Ja, genau, rein formal sind die vom Landesvorstand beauftragt. Das sind also keine Ämter in dem Sinne. Okay, dann wenn es letztlich auf die Beauftragung durch den Landesvorstand ankommt, dann sind das wohl keine Ämter. Dein anderes Beispiel, ein Kreisvorstand wäre ein Parteiamt, ja. Ja, ich habe auch noch eine Frage. Also ich sehe da einige Probleme, weil wir Piraten stehen für Persönlichkeitsrechte und ich finde es eigentlich okay, wenn jemand meinetwegen noch bei den Grünen Mitglied ist, sich auch bei der Piratenpartei engagiert. Es ist ja normalerweise so, wenn jemand kandidiert, wird in aller Regel gefragt, bist du noch in irgendeiner anderen Organisation oder in irgendeiner anderen Partei Mitglied? Und wenn er dann ehrlich antwortet und er wird trotzdem gewählt von der Versammlung, spricht die Versammlung ihm doch eigentlich Vertrauen aus. Und ich weiß nicht, warum wir darüber diskutieren müssen, ob er da in Konflikte kommt. Weil wenn wir von der Basis ihm das Vertrauen schenken, dann haben wir uns doch normalerweise auch vorher informiert und ich sehe da keine Probleme. Also sehe ich nicht so und ich würde es auch nicht begrüßen, wenn man da solche Regeln einführt, weil wir sind eine offene Partei und das möchte ich eigentlich auch beibehalten. Das war jetzt eher eine Stellungnahme als eine Frage, wenn ich das richtig sehe. Ja, nee, ich würde darauf gerne eine Antwort von dir wissen. Naja, dann müsstest du die Frage formulieren. Du hast gesagt, du findest das völlig in Ordnung und wir sollten den Leuten nichts vorschreiben. Das ist eine akzeptable Meinung. Ja, die Frage geht dann, wo siehst du denn tatsächlich die Gefahr, wenn wir praktisch einen Kandidaten wählen, dass der dann in Konflikte kommt? Also wo siehst du da wirklich die Gefahr? Skara, darf ich dir mal beispringen? Feel free. Ich habe kein Problem damit, wenn die Leute diskutieren. Also gerne. Um es kurz zu machen. Du kannst in der Regel nicht Diener zweier Herren sein. Da hast du immer einen Konflikt. Wie der ausgeht, ist eine andere Sache. Aber wenn du was sozusagen parteiisch für eine Sache sein möchtest, wie gesagt, dann funktioniert das eigentlich nur, wenn du einen Herren hast. Sonst wirst du immer irgendwelche Reibereien haben. Okay, aber ich sehe das nicht so, weil ich beurteile eigentlich die Menschen nach dem, was sie tun. Ja, da bin ich. Herr Beckmann, wenn Sie was sagen wollten, dann hört man gerade nichts. Ja, Reinhard aus Duisburg nochmal. Lange Rede, kurzer Sinn, wenn man zwei Herren dient, dreht man leicht die Fahne nach dem Wind. Je nachdem, wo ich die meisten Stimmen kriege und am leichtesten irgendeinen guten Posten abgreifen kann, dann mache ich es. Oder ich tanze auf mehreren Hochzeiten, um möglichst viel Posten abzugreifen. Also ich habe da extrem was gegen. Ich habe auch schon Probleme mit der Doppelmitgliedschaft eigentlich. Boah, euer Duktus, echt. Bitte? Jetzt sind unsere Freunde da, die sich über die Sprache aufregen. Schöner Abend. Ich habe nur gefragt, ich habe nur meine Meinung gesagt, oder war dir was schlecht? Schnell. Ich glaube, deine Meinung war schon ganz okay. Ich glaube, das Statement von gerade eben bezog sich auf Drifter. Und Drifter, wenn du eine Frage an mich hast, gerne. Nee, ich habe nur ein Statement zu dieser Doppelmitgliedschaft gegeben und auf mehreren Hochzeiten kann. So, weitere Fragen, Anmerkungen dazu? Ich persönlich habe übrigens nichts gegen Statements. Ich habe tatsächlich nur, was ich jetzt schon wieder über dem von mir Pi mal Daumen veranschlagten Zeitrahmen liegen. Deswegen, wer jetzt hat noch was zu diesem letzten Satzungsänderungsantrag sagen möchte, der spreche jetzt oder möge für immer schweigen. Denn dann würde ich sehr gerne mit dem Thema Programm anfangen, wegen dem wir uns eigentlich heute Abend versammelt haben. Oder noch ein Schlussplädoyer? Gut. Skara, du hast noch was? Nee, nicht wirklich. Ich habe jetzt bloß gewartet, ob du noch was von mir hören willst. Nee, ich hätte noch gefragt, vielleicht noch ein Schlussplädoyer, aber wenn du nichts hast von der Seite, dann bin ich auch nicht unglücklich darüber, wenn wir heute schnell durchkommen. Nicht wirklich, ich habe alles sagen können, was ich sagen wollte. Danke. Alles klar, dann können wir direkt im Moment weitermachen. Und zwar sind wir jetzt beim Grundsatzprogramm angekommen. Wir fangen an, ich würde sagen, wieder den Zahlen nach und damit bei GP002 Abschaffung des Mindestwahlalters. Der Antragsteller ist Kai Boxberg. Ist der da oder ein Mitantragsteller? Ich glaube schon. Oder Jojo, genau, richtig. Möchtest du den Antrag vorstellen? Ja, wir haben uns in unserer AG darauf geeinigt, dass ich mich darum kümmere. Genau, Olaf kommt noch mit dazu. Ja, wir haben ja gerade schon so hitzig über die Mitgliedschaft in der Piratenpartei diskutiert von Menschen, die jünger sind als 16 Jahre. Hierbei geht es wieder um eine Sache mit dem Geburtsdatum, nämlich wir setzen uns für die Abschaffung eines Mindestwahlalters ab. Das heißt nicht, dass quasi ab Null, ab Geburt, die Leute auch eine Wahlbenachrichtigung bekommen sollen, sondern dass theoretisch erstmal alle Menschen unabhängig von ihrem Geburtsdatum die Möglichkeit bekommen sollen, überhaupt an Wahlen teilzunehmen, wenn sie sich dazu in der Lage fühlen. In unserem Umsetzungskonzept, was wir natürlich nicht in den Grundsatzprogrammantrag reinschreiben können, weil man sowas nicht ins Grundsatzprogramm schreibt, unser Konzept sieht vor, dass es diese Wahlbenachrichtigung und diese automatische Eintragung ins Wählerverzeichnis erst wie auch jetzt schon regulär ab 16 bzw. 18 Jahren gibt, aber dass sich trotzdem Menschen, die jünger sind, von sich aus ins Rathaus begeben können, also beispielsweise ins Rathaus, also zur jeweiligen Wahlleitung, und fordern können, ins Wählerverzeichnis eingetragen zu werden, wenn sie wählen möchten. Das ist ein Grundsatzprogrammantrag, das heißt, das erstmal als Forderung der Piratenpartei zu setzen. Und Grundsatzprogramm, habe ich mir erklären lassen, ist deshalb, weil im Grundsatzprogramm die Sachen drinstehen, die wir so im Kern ändern wollen, die wir auch an entsprechenden Verfassungsteilen ändern wollen. Und da solche Sachen nun mal in der Verfassung geregelt sind, muss es ins Grundsatzprogramm. So, das ist jetzt mal die Kurzform. Ich weiß nicht, ob Olaf da noch was hinzufügen will. Ja, ich möchte eigentlich was hinzufügen, ganz kurz noch ein bisschen. Ich lese mal einmal den Antragstext vor. Ne? Die AG, also wir beantragen, dabei soll jeder Mensch sein Wahlrecht ausüben dürfen, sobald er es kann und möchte, unabhängig von seinem Geburtsdatum. Und da liegt auch die Betonung drin, auf das kann und auf das möchte. Also er muss dazu in der Lage sein und er muss es wollen. Und in dem Moment darf er wählen. Und die Intention dahinter ist, dass eben ein Mensch, der wählen kann und der wählen möchte, dass es keinen Grund gibt und es auch keinen Grund geben kann, warum man den von der Wahl ausschließt. Und von daher sehen wir auch das Alter 18 als völlig willkürlich an, aber auch jegliches andere Alter hätte immer eine gewisse Willkür. Man könnte jetzt ein Alter wählen, was so lächerlich tief ist, wo man sagt, naja, da wird man sowieso keinen mittreffen. Kann man machen, aber warum sollte man es tun? Man kann auch ganz klar sagen, jeder, der es kann und möchte. Und Jojo hat ja schon jetzt kurz erklärt, was man sich für ein Konzept vorstellen kann, wie man das überprüfen kann, dass jemand auch wirklich selber es möchte und nicht irgendwie von anderen Leuten dazu gedrängt wird. Und das wäre wirklich, also, und damit wäre das zum Beispiel so, dass die Leute eben erst ab einem bestimmten Alter eingeladen werden und sich vorher eben im Wahlverzeichnis vor Ort eintragen lassen müssen und dann erst eine Wahlbenachrichtigung bekommen. Ja, wir haben, glaube ich, eine Frage von TG Langen. Sehr gerne. Dieses kann und möchte, das würde sich dann sicherlich auch Menschen treffen, die dem Kindheitsalter längst entwachsen sind. Und wie würde man die Kriterien dann an die anlegen? Ich sehe die Gefahr, dass wir ein Wahlrecht bekommen würden, das relativ willkürlich wird, nach kognitiven Fähigkeiten unterscheidet. Ja, jetzt machst du die Frage eigentlich genau umgekehrt auf. Zurzeit versuchen wir mit kognitiven Fähigkeiten und nicht mit dem festen Alter. Allerdings möchte keiner irgendwen von der Wahl ausschließen. Also es wird dabei bleiben, dass jeder Mensch ab er sich in die Wahlliste hat eintragen lassen oder eben das 16. oder 18. Lebensjahr erreicht hat oder auch das 14., da könnte man sich ja dann darauf einigen, ab wann ein Mensch automatisch eingeladen wird, ohne dass er sich eintragen lassen muss, hat er das Wahlrecht, genau wie heute. Und jeder Mensch, der auch in einem Altersheim oder sonst irgendwo ist oder dement ist oder in der Psychiatrie ist, er hat, wenn er sagt, ich möchte jetzt wählen gehen, das Recht, wählen zu gehen. Da ist überhaupt keine Frage dabei. Und dann kann er es auch. Denn wenn er sagt, ich möchte wählen gehen und es tut, dann kann er es. Mehr Kriterien braucht es nicht dafür. Nicht, was du jetzt meinst, von wegen psychische Überprüfung. Das muss auch bei dem Kind nicht sein. Das Kind muss auch nur sagen, ich möchte es an der Wahl teilnehmen. Und dann, wenn es das dann auch kann und einen gültigen Stimmzettel abgibt, das brauchst du ja nicht mal mehr kontrollieren. Das muss das Kind ja nur tun. Dann ist die Wahl vollzogen. Und so würde es auch bei allen anderen Personen sein. Also es soll keine Einschränkung von bestimmten Personengruppen sein, sondern es soll eine reine Öffnung sein, auch an weitere Personengruppen, dass sie an der Wahl teilnehmen können. Okay, ich habe die Intention verstanden. So, weitere Fragen? Na, das ist ja kurz und bündig, aber ich finde, ja, guter Antrag. Ich würde vorschlagen, weil das thematisch passt und weil dieser Satz da so auch in einem Modul vorkommt, würde ich vorschlagen, den GP09er vorzuziehen, wenn das für niemanden ein Problem darstellt. Von meiner Seite sehr gerne. Das macht tatsächlich auch durchaus Sinn. Dann machen wir gleich mit dem 9er weiter, wenn ich keine Gegenstimmen höre. Ja, ich habe mir vom Antragsteller sagen lassen, dass er leider technische Probleme hat und deswegen den Antrag nicht selber vorstellen kann. Ah, ich kann nochmal eben probieren. Hört ihr mich? Ah, doch, wunderbar. Perfekt, man hört dich. Super, mach selbst. Ja, wunderbar. Ich habe jetzt eine Stunde hier rumgebastelt, bis das Mikro endlich ging. GP00 hat seinen Ursprung schlicht in der Vorstellung von Brax auf dem letzten TPDA in Kassel, wo er sagte, dass verschiedene Themen verwaist sind und die noch bearbeitet werden können sollten und müssten. Da habe ich mir dann im Nachgang angeschaut, welches Kapitel lässt sich denn noch auf die Schnelle bearbeiten, bin dann bei dem Kapitel mehr Demokratiewagen gelandet und habe entsprechend den gedachten Vorgaben etwas einkürzen, Sätze kürzer machen und einheitlich die Piratenpartei benennen, dieses Kapitel überarbeitet. Das ist im Wesentlichen das, was hier gemacht ist und dann eben modular mit dem Eintrag eben zum neuen hinsichtlich Jugendlichen. Genau, es geht dabei um den Teil in Modul 1, mehr Teilhabe, da Absatz 2, wenn man das so nennen kann, also den letzten Satz im Bereich mehr Teilhabe in Modul 1. Da steckt im Grunde nochmal das drin, was im Satzungsänderungsantrag Grundsatzprogrammantrag 002 auch schon drin steht, wurde da nochmal in das Modul inkludiert. Genau. Gibt es dazu Fragen? Von mir mal eine Frage, mehr aus Interesse. In welcher Reihenfolge sind denn diese beiden Anträge entstanden? Also jetzt hat der Zweier und der Neuner. Willst du, soll ich? Ist mir egal. Ja, also ich kann zum Neuner schlicht sagen, es war in Kassel später die Idee entstanden, zu dem Zeitpunkt gar nicht wahrnehmend, dass es hier den 002er auch noch gibt, dieses Kapitel insgesamt zu überarbeiten. Das wollte ich denn dann auch einbringen in das Leinenlos-Grundsatzprogramm. Hat dann aber zeitlich einfach nicht mehr gepasst, sodass ich denn dann kurz vor Abgabeschluss das noch als eigenen Antrag hereingestellt habe. Genau, ich kann dazu ergänzen, wie Franz Rudolf das schon sagte, das ist der GP-009er, einen Tacken später, erst nach dem TDPA entstanden ist. Da war die AG Kinder- und Jugendrechte schon mit dem GP-002er fertig, der am 01.01.2016 eingereicht wurde. Und zufällig saßen dann bei der Abschlussbearbeitung noch Olaf und ich mit am Tisch und haben dann gesagt, hör mal, lass das doch noch als Modul mit einbauen. Deshalb ist jetzt eben diese Doppelung quasi passiert, dass wir das da noch mit eingebaut haben, weil es sich so ergeben hat. Ist damit die Frage beantwortet? Jo, ich passe, danke dir. Gibt es von den Zuschauern keine Meinungen zu diesem Antrag? Ich wäre überrascht. Zustimmung, Abstimmung, Gegenstimmung. Ich bin auch persönlich nicht unglücklich über Statements für oder gegen diesen Antrag. Also das ist durchaus nicht unerwünscht. Bitteschön, Gernot. Ja, kurz an die Antragsteller, die sind ja alle hier anwesend. Wäre es auch möglich, einen Antrag zurückzuziehen? Das würde ja natürlich uns wesentlich erleichtern. Also wenn ihr der Meinung seid, dass jetzt der letzte vorgestellte Antrag doch, wo auch Olaf da mitgearbeitet hat, wesentlich besser ist, als jetzt nur diesen kleinen Satz zu ändern, wie in dem vorherigen Antrag, wäre das für uns doch ganz gut, wenn ihr euch da einigen könnt und vielleicht das ein bisschen noch absprechen könnt. Danke. Da ist eine kleine Sache bei. Moment. Ich würde da gerne was kurz sagen, aber von Seiten der Antragskommission. Es gibt tatsächlich ein plausibles Szenario, in dem es passieren kann, der Neuner abgelehnt wird oder, also es gibt plausible Szenarien, in dem diese Anträge so Sinn machen. Es kann passieren, dass der Parteitag eben sagt, er möchte den Neuner nicht, weil er findet den Neuner doof, weil ihm gefällt der Text nicht. Er findet aber den einen Satz, der ja Bestandteil des Zweiers ist, gut. Das heißt, in gewisser Weise gibt der die Existenz des Zweiers damit schon eine gewisse Wahlmöglichkeit, die der Neuner alleine natürlich nicht geben würde. Also er hat da durchaus seine Existenzberechtigung. Ja, dem möchte ich hinzufügen, dass ich angesichts der Tatsache, dass das ja so passend ist, würde ich die Antragskommission bitten, dem Bundesparteitag vorzuschlagen, den Neuner vor dem Zweier abzustimmen und was dann einen gegebenenfalls einen Rückzug vom GP002 betrifft, da würde ich mich nochmal da würde ich nochmal die AG befragen wollen und da würden wir, glaube ich, erstmal als AG uns besprechen, aber je nachdem, möglich wäre es, dass wir den Antrag zurückziehen, aber noch gibt es dazu keine AG-Meinung. Ja, allerdings macht doch keinen Sinn und das andere ist sowas von logisch, deswegen kann ich mir kaum vorstellen, dass wir uns anders verhalten. Ansonsten vielleicht von mir noch als Anmerkung, genau das hat die Antragskommission auch gemacht. Also die Tagesordnung für Sonntag, die Tagesordnung für den Parteitag ist seit Sonntag fertig, so rum. Und da steht auch das genauso drin bei diesem und noch einem weiteren Antrag, dass ein Antrag komplett inkludiert ist in einem anderen. Sozusagen, wir empfehlen halt sozusagen dann der Versammlungsleitung, falls das entsprechende Modul angenommen wird, dass dann einfach der andere Antrag, in dem Fall der Zweier, tatsächlich von der Tagesordnung entfernt wird, als Reaktion darauf, weil er ist ja bereits positiv abgestimmt worden. Es hat natürlich keinen Sinn, einen Antrag doppelt anzunehmen oder auch nur doppelt zu diskutieren. Das heißt, genau das ist bereits berücksichtigt worden. Exile, du hast was. Guten Abend, hört man mich? Ja. Kurze Frage dazu, so wie ich jetzt das sehe, diese zwei Anträge, die ihr da gerade diskutiert, sind ja beide für mehr Teilhabe, um da was anzufügen, bzw. das zu ändern. Genau zu dieser Textpassage im Grundsatzprogramm habe ich auch einen Antrag in der Pipeline, das ist der 007, das könnte man dann vielleicht gleich auch mit besprechen. Von meiner Seite habe ich kein Problem damit, jetzt mit dem 007er weiterzumachen. Allerdings korrigiere mich, wenn ich das falsch im Kopf habe, aber er ist nicht tatsächlich konkurrierend. Er bezieht sich nur in etwa auf denselben Teil des Programms, oder? Ja, richtig. Es ist nur Der 02er, glaube ich, der kurze von den zwei, die er bestreicht, der redet was von anzufügen an einen Text. Und genau das Gleiche mache ich auch hier, wo ich schreibe folgenden Text im Kapitel Mehr Demokratie im Abschnitt Mehr Teilhabe anzufügen. Also wir fügen praktisch zweimal an der gleichen Stelle an. Wie wollen wir das machen? Also da müssten wir uns auch irgendwie dann einig werden. Ja, das gerade lese, wird es am ehesten sinnvoll machen, erst deinen abzustimmen und dann den Zweier abzustimmen, weil lese es dir mal durch, weil aus diesem Grund setzt man es ja nicht für netzbasierte Weiterentwicklung ein, wegen den Jugendlichen, falls die reinkommen. Ja, wobei, ja, also erstmal würde ich das als eine Sache sehen, die man redaktionell auch problemlos machen kann, wenn man dann die Ergebnisse des Parteitags ins Grundsatzprogramm einpflegt, dass man da schaut, dass die Reihenfolge der einzelnen Blöcke da irgendwie eine sinnvolle Reihenfolge hat. Ansonsten natürlich reden sie beide vom selben Punkt, an dem sie anfügen wollen, aber innerhalb der Antragskommission haben wir alle gesagt, daraus ergibt sich keine Konkurrenz. Das ist dann einfach, beide wollen am Ende dieses Absatzes einfügen. Keiner von den beiden sagt, hinter welchem Satz genau am Ende des Absatzes das passieren soll. Und es ist niemals darauf angelegt gewesen, konkurrierend zueinander zu sein, weil auch sinngemäß keine Konkurrenz da ist. Also das ist definitiv kein Problem. Alles klar, merci. Beruhigt. Genau, aber wir können trotzdem gerne weitermachen mit deinem Antrag, wenn du gerade schon da bist. Ja, ist selbsterklärend. Sind zwei Sätze, kann man durchlesen. Wir vermeiden in unserem Grundsatzprogramm explizit das Wort flüssige Demokratie oder Liquid Democracy und sprechen immer von direkten und indirekten Bausteinen der Demokratie. Ich denke halt, wir sollten das Wort zumindest offensiv angehen und irgendwo mal erwähnt haben, dass diese flüssige Demokratie eben durchaus interessant für uns ist. Und ja, ich wollte da noch ein bisschen europäischen Kontext einbringen, weil ich nicht glaube, dass nationalstaatliche Lösungen noch irgendeinen Sinn haben. Fragen dazu? Frage von mir, bist du in dem, ist der Antrag so komplett aus eigener Initiative heraus entstanden oder hast du in dem Zusammenhang irgendwie auch Kontakt mit den europäischen Piraten gehabt, also mit Julia und ihrem Büro? Nee, mit Julia habe ich keins. Der Antrag stammt ursprünglich aus Bochum. Damals Bochum mit dem Weltraumaufzug, großes Tohuwabohu, weiß ich, wie viele Anträge waren. Da kam man nicht dran. Jetzt wurde nochmal aufgekocht, ist eigentlich größtenteils eine eigene Initiative, ein bisschen mit der internationalen Koordination abgesprochen, wo ich tätig bin. Ansonsten eher auf dem eigenen Mist gewachsen. Okay, gut, danke dafür. Weitere Fragen? Leute, die sagen wollen, dass sie den Antrag toll finden oder auch nicht? Gar nicht. Na, jetzt enttäuscht mich aber ein bisschen. Nehm's positiv. Schweigen ist meistens Zustimmung. Ich gehe wieder runter. Solange du nicht böse auf was, passt ja alles. Gut, dann haben wir jetzt die 7 abgearbeitet, die 9 abgearbeitet, die 2 abgearbeitet. Ich überlege jetzt gerade eben, da wir gerade schon kurz im Thema drin waren, Mindestwahlalter und Wagen des Kapitels der Demokratiewagen, würde es eigentlich Sinn ergeben, an dieser Stelle jetzt gleich noch über den 10er zu reden, also Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen in Entscheidungen ihrer Lebenswelt, weil der grob thematisch auch reinpasst, bevor wir jetzt halt sehr weit davon wieder abdrehen. Wäre das möglich? Ist da ein Antragsteller da? Ich sehe den Andro unten im Zuhörerraum. Kann der nach oben kommen und sprechen oder geht das nicht? Wunderbar. Doch, da bin ich. Wunderbar. Guten Abend. Dann erzähl mal vom 10er. So, also den 10er hat der Daniel, also der RWO Lupo, eingebracht. Der stößt eigentlich ins gleiche Horn, dass Kinder grundsätzlich in Entscheidungsprozessen, also auch jenseits des reinen Wählens in ihrer eigenen Lebenswelt, also Kita, Schule, Jugendzentren oder so, entsprechend mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten bekommen sollen. Und dafür wollen wir halt explizit damit eintreten. Jojo, bitteschön. Ja, Geoffrey fordert ja immer Meinungen. Ich finde den Antrag super und ja, mehr kann ich nicht sagen. Bitte stimmt den Antrag positiv ab, BPT. Okay, von mir eine Frage zu dem Antrag. Ist das Absicht, dass der Antrag die Arten und Weisen der Mitbestimmung bewusst nicht erwähnt, also keine Aussagen zum Beispiel irgendwelche Gremien oder sonst irgendwas betrifft, oder ist das einfach, weil man gesagt hat, es gibt da Möglichkeiten, aber das ist zu viel, um es ins Grundsatzprogramm zu packen, wie Jojo vorher schon erwähnt hat bei den beim 002er? Also ich würde schon sagen, dass es eben mit ein Teil dieser Mitbestimmung ist, genau diese Formen selber zu finden, weil es je nach Lebenswelt eben tatsächlich Unterschied. Und das auch selbst mitgestalten zu können, ist, glaube ich, oder denke ich einfach mit auch Inhalt dieses Antrages. Okay. Weitere Wünsche, Redebeiträge dazu? Gut. Ich arbeite ja mit Daniel zusammen, von daher kann ich mir so ein bisschen so ein paar Intentionen vorstellen. Na klar, es geht hier ganz logischerweise auch wieder ums Grundsatzprogramm, und da gehören natürlich keine detaillierten Beschreibungen rein. Es läuft natürlich auch in der Richtung hier, wie es man aber auch schon sieht, auf Kita, Schule und Jugendzentren hinaus. Das heißt, da gibt's zurzeit sowieso sehr viele, sehr viel gute Konzepte, aber keine werden in der Politik wirklich richtig umgesetzt. Und in der Politik, naja gut, das beißt sich ein wenig mit dem Antrag von uns, könnte man meinen, also mit dem 002er, aber das ist auch wieder das ist auch falsch, denn da muss man jetzt wieder sehen, dass hier jetzt wirklich nochmal was ganz anderes gefordert ist. Hier geht's auch, hier geht's mehr darum, dass Kinder und Jugendliche einen aktiven Gestaltungsspielraum wirklich bekommen und nicht nur die Wahl. Das ist, man kann davon sprechen, dass sie ein bisschen ein Sonderrecht bekommen aufgrund ihrer ansonsten doch relativ schwachen Stellung in der Gesellschaft. Das ist unter dem Zusatz, dass wir beide Anträge annehmen, verstehen wollen, und so ist auch sicherlich gemeint. Denn ich weiß, dass Daniel auch nichts gegen den Antrag 002 hat. Das wäre so. Weitere Fragen, kritische Nachfragen oder Meinungsbekundungen? Ansonsten machen wir das, was Exal gesagt hat, und interpretieren Schweigen hier als Zustimmung. Na gut, und wenn das jetzt so ist, dann machen wir das einfach so. Wir machen mit der 11 weiter, denn erstens haben wir dann den Antragsteller bereits am Mikrofon, zweitens bewegt er sich außerdem auch in einem ähnlichen thematischen Bereich, und drittens, wenn jetzt noch Nachfragen zum 10er da sind, können die ja auch noch gestellt werden, solange Andro da ist. Machen wir mit dem Elfer weiter, bitteschön. Okay, also ähnlich wie das vorhin schon mal irgendwo angeklungen ist, beim Tag der politischen Arbeit, ist die Idee dazu eigentlich entstanden, es gibt ein Modul, das ist, ich glaube, Modul 7 von dem GP08, schlag mich tot, diesem WP-Leinenlos, der sich mit der Familienpolitik beschäftigt, der ist dort vorgestellt worden. Und im Rahmen dieser ganzen Diskussionen sind halt ein paar Gedanken, ein paar Kritikpunkte gekommen, die wir noch einarbeiten wollten und die ich relativ kurzfristig in den letzten anderthalb Tagen vor Abgabefrist und leider ohne Möglichkeit, das dann tatsächlich mit allen noch so abzustimmen, dass wir den einbauen konnten, quasi als Weiterentwicklung und als Geraderücken dann erstellt habe. Da auch ein paar Sachen, also ich arbeite als Mitarbeiter beim Daniel Düngel im Landtag im Bereich Familienpolitik halt, und ich habe ein paar eigene Dinge noch mit reingebracht und das deshalb auch komplett modular aufgebaut. Das besteht insgesamt aus 7 Modulen. Es geht also zum einen darum, Familien grundsätzlich mehr Freiheit tatsächlich in der Gestaltung ihres Lebens zu geben. Das erste Modul bezieht sich halt auf Fremdbetreuung. Da ist ein sehr großer gesellschaftlicher Druck inzwischen. Das sollte aber tatsächlich eine ganz freie Entscheidung sein, für die wir uns entsprechend einsetzen. Ich muss mich selbst mal ein bisschen orientieren. Ebenso eben die Pflege von Angehörigen, das ist ein Engagement für die Gesellschaft, das einfach mehr anerkannt werden muss und das nicht abhängig sein darf von wirtschaftlichen Zwängen, und das spielt so in Richtung BGE oder eben auch die Kindergrundsicherung. Das Modul 2 bezieht sich darauf, dass die SPD momentan vor allen Dingen sehr, sehr viel in diesem Bereich Familienpolitik auf Zeitpolitik geht, da sich aber größtenteils irgendwie drauf kapriziert, Appelle an die Wirtschaft, dass die letztendlich diese Zeitvorgaben oder die Gestaltungsmöglichkeiten, was Familien- und Erziehungszeit angeht, bei den Arbeitgebern ansetzt und da ja sich auf Appelle beschränkt, wo wir dann gesagt haben, nee, das muss tatsächlich auch durch gesetzliche Vorgaben sichergestellt werden, dass tatsächlich Familien die Freiheit haben, ihre Familien- und Erziehungszeit selbst zu gestalten. Modul 3 ist die Kindergrundsicherung, die wir da letztendlich einbringen als, sag ich mal, ja, abgespeckte Version des BGE, die sich hauptsächlich darauf konzentriert, wenigstens für Kinder, also Kinderarmut zu vermeiden und da, wo Kinder sind, eben sicherzustellen, dass zumindest die unabhängig von dem Erwerbsstatus der Eltern ein gewisses Einkommen sicherstellt, auf das die bauen können. Wenn dieses Modul angenommen wird, habe ich ein 3b eingebaut, das ist, beruht auf dem Vorschlag vom Tod, dass diese Grundsicherung nicht automatisch mit dem 18. Lebensjahr, also mit Volljährigkeit endet, sondern wenn eine Ausbildung dann eben läuft, dass die bis zum Ende der Ausbildung und nicht bis zum Ende des 18. Lebensjahres weiter gilt. Das Modul 4 bezieht sich darauf, dass wir Kinderrechte ins Grundgesetz aufgenommen sehen möchten. Das ist bisher zwar von der Bundesrepublik unterzeichnet, ratifiziert worden, findet aber noch nicht in dem Maß Anwendung und ist nicht so verbindlich. Da kann der Olaf sicherlich gleich auch noch was zu sagen. Um solche Rechte zu wahren, sollte es, das ist Modul 5, entsprechende Ombudsstellen geben, an die sich die Kinder auch unabhängig von Sorgeberechtigten wenden können. Modul 6 bezieht sich, lass mal schauen, da geht es darum, dass eben tatsächlich auch die Kinderinteressen mit berücksichtigt werden müssen. Wir haben im Laufe der Diskussion halt irgendwann festgestellt, dass wir selber immer wieder abgerutscht sind in die Richtung, ja, die Bedürfnisse, die Eltern haben aufgrund ihrer Arbeitssituation und der Anfordernisse der Arbeitswelt, wo wir dann irgendwann einen Stopppunkt gesetzt haben und gesagt haben, nee, eigentlich sollte es sich mehr eben an den Interessen der Kinder richten. Und gerade frühkindliche Erziehung oder sowas, da sollte mehr dieser Bildungsanker und tatsächlich die Interessen und Bedürfnisse der Kinder berücksichtigt werden. Denn in der Praxis ist es doch so, dass solche Dinge meistens am Ende doch eher Betreuung sind, damit die Eltern arbeiten gehen können. Und als Modul 7 haben wir dann noch aufgeführt, dass letztendlich aber die Prüfung eines bedingungslosen Grundeinkommens eigentlich die bevorzugte Lösung wäre. Wie gesagt, das Ganze modular aufgebaut und wer Spaß dran hat, ich habe da eine Riesenbegründung irgendwie noch zusammengezimmert. Ein langer Antrag mit einigen Fragen. Ich weiß nicht, wer zuerst da war. Ich mache es alphabetisch. Brax, dann Gernot. Gernot war vorher, bitte. Ja, danke, Brax. Ja, ich habe direkt eine Anmerkung. Du hast ja schon mehrmals erwähnt, eigentlich ist das Ziel das bedingungslose Grundeinkommen und das wird auch explizit im GP 008 in der Sozialpolitik dargestellt. Ich sehe hier tatsächlich eine Gefahr der Redundanz, dass man also an mehreren Stellen das bedingungslose Grundeinkommen erwähnt. Halte ich für nicht sehr sinnvoll. Dann möchte ich noch auf die Sache Modul 3 eingehen. Auch das halte ich persönlich nicht für sinnvoll, weil das ist wieder eine spezielle Gruppe, die da gefördert werden soll. Wir hatten uns eigentlich so, sind wir verblieben, dass das Grundsatzprogramm die Grundstruktur unserer Politik darstellen soll. Das heißt, es soll also so ausgerichtet sein, dass es nicht jetzt für eine bestimmte Zeit gelten soll, sondern dass es eine langfristige Projektion darstellen soll, wie wir Piraten unsere Gesellschaft in Zukunft gestalten wollen. Und da halte ich es nicht für sinnvoll, da so Zwischenschritte zum BGE einzuführen. Und ich möchte dazu noch ergänzen, ich habe den PP003 eingestellt, die Einführung einer Kindergrundsicherung als Positionspapier, und zwar bewusst weil dieses Positionspapier dazu dienen soll, diese Kindergrundsicherung in einem Wahlprogramm zu verankern. Und ich halte das für wesentlich sinnvoller, weil das sind kleine Zwischenschritte, die man tatsächlich verwirklichen kann, wenn Piraten in einem Parlament sitzen. Dann kann man nämlich gucken, wer von den Parteien, die im Parlament sitzen, sich noch für eine Kindergrundsicherung einsetzen würden. Und da wäre ich sehr, ich glaube, dass da zum Beispiel die Grünen, die Linke und Teile der SPD da mitarbeiten würden. Also ich würde solche Forderungen wie Kindergrundsicherung, wie Altersgrundsicherung, würde ich lieber in einem Wahlprogramm sehen, weil das sind die Zwischenschritte zu einem BGE. Das wollte ich nur anmerken. Dankeschön. Ja, halte ich für legitim. Wie gesagt, das ist einer der Gründe, warum ich das modular gestaltet habe. Es ist ja, wie gesagt, in Konkurrenz zu dem Modul, das in dem WP leinenlos ist. Letztendlich sehe ich das eigentlich ähnlich, aber ich weiß, man hat halt tatsächlich mit dem Thema Kindergrundsicherung auch ein Stück weit einen Fuß in die Tür und die Leute gucken sich eher tatsächlich unser Grundsatzprogramm an. Und wenn man diesen Zwischenschritt, der ja das BGE nicht ausschließt und das BGE ja nach wie vor als davon abgesehen auch noch nur zu prüfendes, eine nur zu prüfende Möglichkeit. Das ist für viele, ist es gesetzt, aber letztendlich, soweit das, wenn ich das richtig im Gedächtnis habe, ist es nach wie vor eine zu prüfende Möglichkeit, also eine Option. Zwar eine, die viele, ich selber auch, bevorzugen, aber eine Option. Und dies wäre zumindest eine Option für einen ersten Schritt dahin, die ich durchaus im Grundsatzprogramm sehen würde, weil es für viele Leute interessant ist. Und aus der Arbeit im Parlament, denke ich mal, ist es eine ganz andere Sache, wenn ich mich aufs Grundsatzprogramm beziehen kann, als auf ein bei den anderen noch viel mehr als bei uns recht unverbindlichen Positionspapiers mich drauf zu berufen können. Aber wie gesagt, ich halte den Einwand für legitim und genau deshalb ist es modular gestellt, damit man es letztendlich entsprechend auch auf dem Parteitag diskutieren kann und dann wird es die Abstimmung bringen. Okay, Joschibär ist ja von der AG Familienpolitik, der hat auch den Part im GP08 entsprechend eingebracht. Der hat extra darauf geachtet, dass der Part im Grundsatzprogramm allgemein gehalten ist und grundsätzliche Statements für die Piratenpartei aufstellt. Der Antrag ist mir etwas zu detailliert und geht sehr stark Richtung Wahlprogramm. Vor allen Dingen auch zum Thema Kindergrundsicherung. Da haben wir uns dann also auch entschieden, den aus dem Grundsatzprogramm rauszulassen. Ich war also auch Mitglied in der Projektgruppe für die Kindergrundsicherung, genauso wie Gernhard und Joschi Bär. Und haben uns dafür entschieden, dass wir das ins Wahlprogramm nehmen. Ich finde das nicht so glücklich. Danke. Also da muss ich dich korrigieren. In dem Modul 7 ist der letzte Satz und eine Kindergrundsicherung, die Kinderarmut tatsächlich verhindert. Es ist in eurem WP 2017, oder was ist das? Nee, wie heißt der? GP 2017 leinenlos ist es noch mit drin. Insofern, also der Einwand zumindest mit der Kindergrundsicherung, den kann ich nicht so stehen lassen. Und wie gesagt, wir hatten in der Diskussion eben auch noch Punkte, die gesagt haben, zum Beispiel eben diese flexiblen Betreuungs- und Bildungsangebote sind letztendlich eigentlich nicht das, was wir wollen. Das heißt, als Alternative sehe ich es nach wie vor und Punkte, die nicht gewünscht werden, können ja tatsächlich, weil modular, auch gerne rausgewählt werden. Bezüglich Kindergrundsicherung gebe ich dir recht, wobei ich sagen muss, der war bei uns im Grundsatzprogramm sehr detailliert drin und wir haben uns da auf diese allgemeine Formulierung verständigt. Nicht bloß Familienpolitik, sondern alle, die an dem GP 2017 mitgearbeitet haben, weil wir haben das Ganze ja auch in großer Runde beschlossen. So, gibt es dazu noch eine Frage? Der Bart, hast du schon was gesagt? Habe ich das gerade eben vorher nicht mitbekommen? Nee, ich bin gerade eben erst reingehüpft. Also ich wollte dazu auch nochmal anmerken, ich sehe das Ding auch eher im Wahlprogramm als im Grundsatzprogramm und finde es auch zu lang für das Grundsatzprogramm. Also, wenn jetzt keine Fragen oder sonst was mehr sind, möchtest du noch ein Schlussplädoyer oder was Vergleichbares halten? Also, wie gesagt, ich kann nur sagen, gerade diese Aspekte der Gestaltungsfreiheit fände ich schon sehr wichtig und würde es für sinnvoll erachten, die im Grundsatzprogramm mit verankert zu haben. Die Kindergrundrechte fände ich sehr wichtig mit verankert zu haben. Bei der Kindergrundsicherung kann man gerne noch den Text kürzen, wenn das schon zu ausführlich ist. Aber ansonsten habe ich mich in den einzelnen Modulen, also zumindest für meine Verhältnisse, wer mich kennt, relativ kurz gehalten. Ich sag mal, das sind die Aspekte, die ich tatsächlich für die Arbeit da im Landtag schon spannender fände als Sätze wie Kinderwünsche auch in klassischen Familienbildern. Also das, ich weiß nicht, ob das irgendwo eine Zwischenversion war, die da reingerutscht ist, aber das sind so Dinge, wo ich halt so meine Schwierigkeiten hatte und die tatsächlich in der Diskussion da auch nicht so fraglos hingenommen worden sind. Aber wie gesagt, es ist halt tatsächlich einfach nur ein Alternativangebot. Man kann es annehmen und wer das nicht möchte, mag das dann auch sein lassen. Alles klar, dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter. Von der Reihenfolge her möchte ich jetzt gerne 4, 5, 6 und 8 machen, um uns einmal durchzuarbeiten und als krönenden Abschluss dann den Leinenlosantrag zu diskutieren. Wir kommen damit zu GP4. Ist da ein Antragsteller/Mitantragsteller da? Niemand ist da. In diesem Fall bin ich mal so gemein und springe gleich zum nächsten. Das sind aber, glaube ich, die Antragsteller weitestgehend dieselben. Wie ganz ist vom GP005 jemand da? Nicht, das ist schade, allerdings möchte ich heute ein bisschen auf die Tube drücken, weil wir schon etwas Zeit verloren haben. Dann machen wir direkt weiter mit GP006. Grundsatzprogramm Wirtschaft und Finanzen, frei, gerecht und nachhaltig. Ist da jemand da? Auch nicht. Es fängt ja aber langsam an, mich zu verunsichern. Und dann kommen wir direkt, das ist schneller als gedacht, zum GP008. IP 2017, Leinen los. Oh, halt, ich nehme alles zurück, aber auch das Gegenteil. Ich nehme an, dass der Arne am Mikro der Antragsteller ist vom GP006. Hallo? Arne, kannst du uns hören? Oder wir dich nicht? Arne, sag mal was, alternativ schreib mal was. So, jetzt funktioniert's, hoffe ich. Ja, perfekt. Bitteschön. Ja, es handelt sich bei dem Antrag um eine Weiterentwicklung eines Antrags, der gestartet hat mit dem GP444. Das war vor 2 Jahren ungefähr. Und die Kurzversion, die ist mittlerweile schon Bestandteil. Aber wir hätten gerne für den Teil Wirtschaft, hätten wir hier diesen die Langversion als fürs Grundsatzprogramm. Und gibt es von Seiten der Zuhörer dazu noch Fragen? Vielleicht können wir so im Dialog machen, weil der Antrag, es ist ja eine Begründung dabei, es ist auch ein Link zu einem YouTube-Beitrag dabei, wo der Antrag vorgestellt wird, damals noch der GP4044. Und man muss sagen, der Antrag ist entstanden in einer sehr, sehr langen und sehr, sehr intensiven Diskussion zu diesem Thema. Gernot hat eine Frage, danach habe ich noch eine. Ja, hallo Arno, grüß dich. Arno, höre ich daraus, dass du ein bisschen unglücklich bist mit dem Antrag GP008, was wir da in Wirtschaftspolitik hineingesetzt haben? Würde ich gerne mal wissen, was da nun konkret da fehlt oder warum das nicht ausreichend ist. Ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf. Ist der GP08 leinenlos? Ja. Ja, es ist leider ein grundsätzliches Problem. Und zwar, da bin ich leider anderer Ansicht mit dem Prax. Und es geht darum, die eine Fraktion sagt, das muss so kurz wie möglich zu sein. Ich persönlich bin der Meinung, das ist nicht die Frage. Es geht um Qualität. Und ein Antrag sollte so lang oder so kurz sein, natürlich so kurz wie möglich, aber nicht kürzer. Und ich glaube, bei den Piraten kommt es mehr darauf an, dass man erkennt, dass es Leute sind, die differenziert denken, die sich im Detail um Sachen kümmern. Und da glaube ich, da kann man mit einem Satz, so viel ich weiß, der Satz, der dort in dem GP008 steht, der stammt ja aus diesem Antrag GP006. Aber er ist nach meinem Dafürhalten viel zu kurz. Viel zu kurz, weil gerade bei Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit geht es natürlich auch schon um Details. Mein Beispiel ist immer, dass für Freiheit sind viele, zum Beispiel auch FDP, eines deren Kernthema, wie sie sagen. Aber sie verbinden Freiheit mit, ich nenne das so, der Macht des Stärkeren. Und ich glaube, die Piraten haben hier in dieser Ausarbeitung des Antrags einen anderen Aspekt, und zwar Freiheit und Verantwortung. Und ich glaube, wenn Freiheit und Verantwortung zusammengehen, dann entsteht eine neue Qualität. Und diese neue Qualität, die hätte ich gerne, dass die auch bewusst ist, dass man sieht, da ist man nicht einfach nur für Freiheit, sondern hier ist man für eine bestimmte Qualität der Freiheit. Okay, danke. Ja, Arne, ich würde das auch gerne jetzt nicht diskutieren wollen, weil das würden wir besser mal bei einem Gläschen Wein machen. Es liegt einfach daran, dass wir damals, als wir uns mal getroffen haben, die Themenbeauftragten und mal über das Grundsatzprogramm gesprochen haben, waren wir uns doch einig, dass wir es sehr kürzen wollen, dass wir wirklich nur die Kernpunkte hineinbringen wollen, also nicht zu ausführlich. Und ich habe noch eine Anmerkung, was ich immer auch sagen möchte dazu, ist, ich denke, wir sind ja eine Partei, die ganz gerne die Bürger mit einbeziehen möchten. Und ich habe immer das Gefühl, wir Piraten fangen immer alles sehr detailliert auszuarbeiten. Aber ich halte es doch für sinnvoll, dass wir die Spielräume behalten, dass Bürger und Bürgerinnen später mit uns gemeinsam, wenn wir halt in der politischen Verantwortung sind, mit uns gemeinsam diese offenen Fragen noch gestalten können. Also ich möchte nicht einfach alles fix und fertig haben. Das finde ich uninteressant, aber das ist eine persönliche Meinung von mir. Aber danke für deine Antwort. Darf ich gleich dazu antworten? Von mir aus? Ja. Die paar Zeilen, was der Antrag hat, obwohl er zu den längeren zählt, ist lange noch nicht alles ausgearbeitet. Im Gegenteil, es ist meines Erachtens eine gute Andockstation für dann Wahlprogrammanträge, die dann sich darauf beziehen können. Es ist dieser grundsätzliche Streit. Kürze allein ist keine Qualität, sondern es sind die Aussagen, die Qualität machen oder nicht. Und es tut mir selbst sehr leid, dass man da so auseinander, dass wir hier so in dem Punkt auseinander sind. Mir wäre es auch lieber gewesen, wenn man im Rahmen dieses Laienlosantrag das gemacht hätte, aber das war jetzt hier nicht möglich. Und ich finde, es ist auch ein Stück weit Respekt vor denen. An dem Antrag haben bestimmt 200 Leute mitgearbeitet. Und zwar, wir haben teilweise bis tief in die Nacht und noch länger an diesen Formulierungen. Jeder einzelne Satz wurde durchgekaut, jedes Wort, jede Formulierung. Es wurde über jeden Absatz wurde es teilweise separat abgestimmt. Und da steckt so viel auch Energie und Arbeit drin. Und die einfach so wegzuwerfen, ich denke, es ist von der Sache her nicht angebracht. Und es ist auch kein gutes Signal für die Leute, die sich hier an diesem Antrag engagiert haben. Ich möchte ja nur betonen, dieser Antrag ist schon damals, wurde der von der AG Wirtschaft, AG Geldordnung und Finanzpolitik und von den Sozialpiraten und noch vielen einzelnen Piraten einstimmig in den AGs angenommen. Das heißt, es ist tatsächlich ein Antrag, der eine Historie hat. Und an dem weitergearbeitet wurde, an dem in den Details gearbeitet wurde. Und ich finde, Das hat was. Darf ich? Ich würde auch gern was sagen. Du warst, glaube ich, eher da. Genau, jetzt erst Piratos, dann glaube ich Danebot, dann Andro. Und dann Ax. Machen wir es so, okay. Ja, ich habe eigentlich zwei Punkte. Also zum einen finde ich es etwas unlauter, als Argument zu sagen, ein Grundsatzprogramm muss in irgendeine Art von Kürze entwickelt werden oder unser muss kürzer werden, weil es irgendwie 12 Leute bei einer Sitzung irgendwo entschieden haben, weil sie das gut fühlen. Sie argumentieren auch gar nicht. Also das heißt, es gibt gar keine Argumente, warum unser Partei- oder Grundsatzprogramm kürzer sein muss, insbesondere von anderen Parteien, weil andere Parteien haben ein deutlich längeres Grundsatzprogramm als wir. Und von daher finden wir da eben einfach die logische Grundlage, warum wir unser Parteiprogramm oder unser Grundsatzprogramm so extrem kürzen müssen. Und also das zum einen. Und zum anderen, persönlich finde ich das, was Gernot sagt, ganz schlimm, wenn er sagt, ja, wir müssen Inhalte aus unserem Grundsatzprogramm rausstreichen, damit da weiße Flecken entstehen, damit zukünftige Piraten, die zu uns kommen, dann wieder Arbeitsfläche vorfinden. Also das ist eine totale politische Bankrotterklärung einer Partei, wenn sie ihr Grundsatzprogramm deshalb streicht, damit es wieder attraktiver wird für Menschen. Also da so ein Grundsatzprogramm muss aus meiner Sicht wachsen mit der Zeit, muss sich weiterentwickeln, muss wo Fehler oder Dinge drinstehen, die überholt sind, rausgestrichen werden, alles klar. Aber so systematisch etwas zu kürzen, nur weil 12 Leute, die sich Themenbeauftragte nennen, Lust dazu haben und vielleicht von irgendwo eine Initiative gestartet wurde, das zu tun, um wieder attraktiver zu werden für Wähler, das halte ich für politisch sehr, ja, also aus meiner Sicht eine Bankrotterklärung. Deshalb bin ich sehr dafür, dass wir darauf achten, keinerlei Inhalte zu streichen, es sei denn, sie haben sich wirklich überholt oder sind falsch. Und das ist hier in dem Wirtschaftsprogramm nicht der Fall. Das ist so, wie Arne sagt, da haben wirklich sehr, sehr viele Leute mitgearbeitet. Selbst die, die sich jetzt gegen diesen Antrag stellen und sozusagen ihre eigene Version einbringen, haben damals dafür gestimmt und waren hellauf begeistert. Darf ich kurz auf Piratos antworten, weil er ja mich direkt zitiert hat. Piratos, du hast mich vollkommen missverstanden. Also ich wollte keine weißen Flecke aufbauen, aber ich möchte auch nicht, dass alles bis ins kleinste Detail ausgearbeitet ist. Ich habe mir damals vorgestellt, als ich 2012 Mitglied der Piratenpartei wurde, dass hier eine ganz neue Art der Demokratie umgesetzt werden sollte. Dass wir zwar Ziele uns setzen als Partei, wo wir hingehen wollen, dass wir zum Beispiel nicht ins rechte Lager gehen wollen. Aber wie wir die Gesellschaft in Zukunft gestalten wollen, das wollen wir doch gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern erarbeiten. Und ich habe mich dafür eingesetzt, dass wir, was im Grundsatzprogramm stand, das BGE, dass es über die Möglichkeit der demokratischen Mitbestimmung in unser Land eingetragen wird. Dafür habe ich mich stark gemacht. Das finde ich nämlich wichtig, dass wir nicht einfach sagen, wir wollen das BGE, sondern wir wollen es mit den Bürgern umgestalten. Und da sehe ich jetzt ein großes Problem. Ich bin neutral gewesen, als der Vorschlag kam, das Grundsatzprogramm zu kürzen. Aber es wurde mir klar gemacht, als man gesagt haben, wir können dazu noch etwas aufbauen, was wesentlich effektiver wäre, nämlich ein sogenanntes Orangebuch. Das hat nämlich keine Partei. Ein Orangebuch, wo wir unsere Zukunft genau explizit darstellen. Und das ist etwas Piratiges und da stehe ich voll und ganz hinter, weil das könnten wir wirklich so sagen, das ist unsere Politik, was wir umsetzen möchten. Und ich habe deswegen auch zugestimmt, das Grundsatzprogramm zu kürzen, weil ich nämlich der Überzeugung bin, dass dieses Orangebuch genau das ist, was wir umsetzen müssten. Und da würde genau das, was ihr in der Wirtschaftspolitik erarbeitet haben, hineinpassen. Das ist meine Meinung dazu. Ein Satz dazu noch, Gernot, dann sag uns doch bitte mal, was genau an diesem Antrag dir jetzt zu allgemein oder zu konkret ist. Ich möchte gerne an dem Antrag von dir wissen, was dich daran stört. Also was dir da zu lang ist, wo etwas gestrichen werden sollte. Kannst du mir das konkret sagen? Nee, das kann ich dir jetzt, ja, ich kann es dir jetzt nicht ad hoc sagen, aber mir ist es, also ich will es auch jetzt nicht breitreden. Also ich lasse es offen, es wird ja darüber abgestimmt und die Mehrheit soll darüber entscheiden. So, ich bin einer zu dem Thema noch was sagen wollen. Kann ich vielleicht gleich dazu Stellung nehmen? Ja, Arne und dann danach dann Danebot bitte. Ja, Ich denke, im Grundsatzprogramm sollen die Grundsätze drinstehen. Das sollte das Fleisch, wofür wir stehen, drinstehen und nicht dann in irgendwas anderes ausgelagert werden. Und ich habe ja gar nichts gegen die Kürze. Ich sage ja, für einen Flyer, wenn ich einen Flyer mache und dann praktisch mehr oder weniger das gesamte Programm auf einen Flyer bringe, das für die A eine große Kunst, wer das kann. Auf der anderen Seite, da ist ja gar nichts einzuwenden. Aber ich glaube, dass unser Grundsatzprogramm, das soll über Gemeinplätze hinausgehen, sondern es sollen auch schon Details erkennbar sein. Und gerade beispielsweise, wenn ich an den Punkt denke, hier Freiheit, was wir hier Freiheit, wo wir Freiheit, Teilhabe, wirtschaftliche Gerechtigkeit und so weiter. Oder dann bei Gerechtigkeit leistungsgerecht, verteilungsgerecht, chancengerecht. Diese Differenzierungen, die sind meines Erachtens das, was dann uns ausmachen, dass wir nicht einfach nur von Gerechtigkeit reden, sondern dass wir darüber hinausgehen. Oder auch bei Nachhaltigkeit, dass wir da ganz, ganz gezielt schon auf die Dinge eingehen. Und ich bin der Meinung, wenn wir tatsächlich dann etwas umsetzen sollten oder in die Verlegenheit oder in die zur Gelegenheit kommen sollte, dann muss es noch viel, viel, viel, viel ausführlicher und tiefer werden. Es ist genau das, es ist ein Grundsatzantrag. Also ich bin einer von denen, die ganz entschieden dafür sind, dass das Grundsatzprogramm kurz und knackig sein soll. Wir haben eine ganze Menge gute Programmentwürfe gesehen und ich weiß, in meinem Bereich sind auch noch andere in Arbeit im Moment. Die gehören nicht ins Grundsatzprogramm, die gehören dann ins Wahlprogramm oder in ein erweitertes Programm. Wir haben in meinem Bereich, in dem ich bin, Umwelt, Energie, Nachhaltigkeit, so grob gesagt, uns ganz klar dafür entschieden, nur ganz wenig ins Grundsatzprogramm zu schreiben, wirklich den Knochen, das Skelett und dann wird das Fleisch da drauf gepackt durch die anderen Programme. Diese Idee mit dem Umgangsspruch ist ja ganz gut, das ist wahrscheinlich so eine Art Programm, kein Wahlprogramm und auch kein Grundsatzprogramm. Es gibt im Moment in der AG Energiepolitik ein fast fertiges Orangebuch, da geht es allerdings nur um Energiepolitik. Ich weiß nicht, was daran unlauter sein soll und ich weiß auch nicht, warum man befürchten muss, dass all die anderen guten Ansätze und die guten Entwürfe, die es gibt, für die Tonne sind. Das stimmt nicht, die kommen dann ins Wahlprogramm oder ins erweiterte Programm rein. Also da ist nichts vergeblich bearbeitet worden. Da wird nichts, was jetzt vielleicht aus dem Grundsatzprogramm gestrichen wird oder verkürzt wird, wird weggeschmissen, sondern das kommt dann in die anderen Programmbereiche rein und auch die Dinge, die vielleicht auf vorherigen Bundesparteitagen gar nicht mehr zur Abstimmung gekommen sind, weil andere Sachen wichtiger waren, wie dieser komische Sternenaufzug da oder wie der hieß. Die Sachen sind nicht vergeblich gemacht worden. Das kann ich euch versprechen. Die bleiben in der Pipeline, die bleiben auf der Tagesordnung für dann den nächsten kommenden Bundesparteitag, wo wir das Bundestagswahlprogramm machen werden. Auch an dich hätte ich die Bitte, doch konkret an diesem Antrag zu sagen, was dir daran zu lang ist und was daran in ein Wahlprogramm gehört. Bitte. Nee, das mache ich jetzt nicht. Schade. Nee, ist nicht schade. Ich weiß gar nicht, du beziehst dich wahrscheinlich auf das Wirtschaftsprogramm, ne? Darüber reden wir doch gerade. Ja. Nee, ich rede über das Grundsatzprogramm allgemein und ich habe gesagt, dass wir in meinem Bereich Umwelt, Energie, Nachhaltigkeit halt uns in den AGs da auf den Mammeltreffen entschieden haben, das wirklich ganz kurz zu fassen. Aber nichts wegzuschmeißen. Und wir haben auch mit dem Wirtschaftsprogramm da gearbeitet. Das ist insgesamt zu lang für ein Grundsatzprogramm. Es ist nicht zu lang für ein Programm. Ich würde an der Stelle dennoch mal darum bitten, dass sich die Diskussion um den konkreten Antrag dreht und nicht um die Thematik Grundsatzprogramm allgemein. Das sollte eigentlich heute nicht das Thema sein. Und wenn wir die Grundsatzprogramm allgemeine Diskussion jetzt aufmachen, leiden darunter die Positionspapiere und der übrig gebliebene Grundsatzprogrammantrag, die jetzt noch kommen sollen. Deswegen wäre ich euch ganz verbunden, wenn ihr euch in der Diskussion beschränken könntet auf den Wirtschaftsprogrammantrag und falls es dazu keine Fragen mehr gibt, dann den Weg freizumachen für den Leinenlosantrag. Doch, ich hätte noch was. Also, warte mal, erstmal war ich dran. Julian. Entschuldigung. Jetzt ist so oder so erstmal Andro dran. Und also Rednerliste ist bei mir jetzt, wie sie gerade da steht, Andro, Prax, Super Jojo und dann The Bug. Es ist schön, dass der Brax nach mir dran ist, weil dann kann er mir nämlich was erklären. Irgendwie, wenn ich da reingucke in den GP08, dann sehe ich da zwei Alternativen. Und die Alternative 2, ich habe noch nicht Unterschied gefunden zu dem, was ist halt GP, also zu dem Wirtschaftsantrag vom Arne. Wenn ich das richtig sehe, steht der ja quasi Wort für Wort, so lese ich das zumindest, als Alternative da zur Verfügung innerhalb des GP08. Das ist das eine, was mich gleich mal interessieren würde. Das zweite ist, also gerade der Bereich Wirtschaft ist sicherlich einer, der so komplex ist, dass man ihn auch im Grundsatzprogramm mit mehr als 3-4 Sätzen behandeln kann, ohne dass das gleich zu lang ist. Also ich persönlich tendiere da tatsächlich sehr zu der Fassung, die ein bisschen ausführlicher ist. Das als mein Plädoyer noch. Okay. Ja, der GP06 findet sich auch in dem GP08 wieder als Alternative. Das war eine Konzession, um dem BPT die Möglichkeit zu geben, zu sagen, okay, dann nehmen wir die lange Version. Jetzt ein bisschen mehr was Allgemeines. Also ich habe damals, als ich im PA44 in Bochum auch mitgearbeitet. Der Antrag wurde in zwei Versionen erstellt. Es gab einmal eine Kurzversion und eine Langversion. Und das, was man hier jetzt in dem GP06 findet, ist die Langversion. Der BPT in Bochum hat sich für die Kurzversion entschieden und die ist in die Präambel gekommen. Ich finde, für ein Grundsatzprogramm, wo es um Grundsätze geht, die allgemein gehalten sind, ist dieser Text zu lang, zu detailliert. Und ja, das ist eigentlich so mein Statement dazu. Auch an dich die Frage, könntest du sagen, was an dem Antrag jetzt zum Beispiel in ein Wahlprogramm gehören müsste? Das, was in ein Wahlprogramm gehört, ist die Kurzversion. Die Kurzversion ist die Essenz oder das Destillat aus dem, was hier in dem GP06 ist. Du hast gerade selber gesagt, dass die Kurzversion in die Präambel gewandert ist. Damals im alten GP, ja. Auch jetzt im Laienlos? Nein, die Präambel im Laienlos ist überarbeitet, aber da kommen wir noch zu. Noch was anderes. Was ich ein bisschen unsäglich finde, ist diese Behauptung, dass da jetzt 12 Leute das beschlossen hätten. Wir waren bei den Sitzungen zum GP217 im Schnitt mit 30 bis 40 Leuten. Und wir haben uns alle darauf verständigt, dass wir ein kurzes und knappes Programm haben wollen und bei den Details ins Wahlprogramm gehen. Und daran haben sich alle gehalten. Und dementsprechend kurz bleibt dann auch dieses Modul Wirtschaft. Aber der BPT kann entscheiden, ob er es kurz haben will oder ob er einen Roman lesen möchte. Danke. Ja, und ich dann machen wir gleich weiter mit Jojo. Ja, danke. Ja, ich kann mich im Grunde nur Brax anschließen, was Brax schon gesagt hat. Was ich an diesem Antrag kritisiere, er ist hochkompliziert und sehr detailliert. Also ich nehme jetzt mal von unten gesehen Nachhaltigkeit, von unten den zweiten Absatz, nachhaltige Subventionspolitik, lese ich mal einen Satz vor. Subventionen dienen ausschließlich der Erreichung gesellschaftlicher Ziele, etwa dem Anschub von Entwicklungen oder der Entfaltung von wirtschaftlichen, ökologischen oder sozialen Lenkungswirkungen. Erklärt das mal einem Menschen auf der Straße. So, und ja, das Grundsatzprogramm ist ein Ding für die Straße. Das nimmst du mit raus und verteilst es dort. Das heißt, es sollte dementsprechend einfach formuliert sein. Und ich finde diesen Antrag, finde ich zum einen zu detailliert. Ich finde, so ein Ding gehört, wie es formuliert ist, eher ins Wahlprogramm. Und es ist zu kompliziert formuliert. Brax sagt immer, hat es schon mal so formuliert und das sagt er nicht einfach so, sondern das stimmt mit Sicherheit, auch gerade wenn ich solche Anträge lese. Ein Piratenprogramm ist derzeit so kompliziert, annähernd so kompliziert wie eine politische Doktorarbeit. So, und das kann nicht sein. Sondern wir brauchen einfache, verständliche Programme und das ist mir zu kompliziert und vor allem auch zu detailliert für ein Grundsatzprogramm. Dankeschön. Darf ich da gerade einhaken? Aber bitte nur ein kurzer Satz und danach The Bug. Nein, ich hätte gerne an dem ganz konkreten Beispiel es mal abgearbeitet, was da zu kompliziert ist. Zum Beispiel die Frage, Subventionen dienen ausschließlich der Erreichung gesellschaftlicher Ziele. Was kann man daran nicht verstehen? Bitte kurz fassen, habe ich gesagt. Ich sehe, dass uns noch ein bisschen die Zeit aussieht. Tut mir leid. Ich hätte die Bitte, Geoffrey, lass uns mal gerade mal da einen kurzen Dialog, weil diese Problematik, die wir hier diskutieren, die entsteht an anderen Punkten immer, immer und immer wieder. Ich persönlich bin ja der Meinung, ich sage, diejenigen, die es kurz fassen wollen, in ihrem Bereich sollen das machen, andere sollen, ich bin mehr für Vielfalt. Und von daher gesehen würde ich nicht vorschreiben wollen, zum Beispiel Außenpolitik, wie die ihr Feld beackern. Ich meine, dass wir hier das so machen. Arne, wenn du schon nicht das mit dem einen Satz machst, dann versuch doch wenigstens deinen Punkt klar zu machen, weil ich habe nichts gegen den Antrag und ich habe auch nichts gegen dich, aber wir diskutieren bereits sehr lange über diesen Antrag und haben noch 12 Anträge, die heute noch zu erledigen sind. Das heißt, denk bitte auch an die Leute, die noch dahinter kommen. Und hier geht es letztendlich um eine Diskussion eines Antrags und nicht um die grundsätzlich philosophische Frage, was ein Grundsatzprogramm ist. Nein. Darüber kann man mal einen ganz eigenen dicken Engel machen, da würde ich mich sogar bereit erklären, den zu moderieren. Aber bitte mach das nicht heute um 3:50. Der Satz, nur bleiben wir bei dem Satz. Der Satz sagt schlicht und einfach, Subventionen dienen ausschließlich dem Erreichen gesellschaftlicher Ziele. Punkt. Und dann wurde mit an ein paar Beispielen wurde das näher erklärt. Und ich frage mich eigentlich, was kann man an diesem Satz nicht verstehen? Ich weiß es nicht. Der ganze Antrag hat 632 Wörter. Ich verstehe das nicht ganz. Ich lese jeden Tag wahrscheinlich mehrere tausend Wörter. Und ich glaube, die Piraten sind tendenziell Leute, die differenziert, die nachdenklich sind. Das sind keine Bild-Zeitungsleser, nach meinem Dafürhalten. Und einen Punkt möchte ich ganz gerne noch dazu sagen, weil ich ja Mitantragsteller bin, was Wupper Jojo gerade gesagt hat, dass das Grundsatzprogramm sich an die Bevölkerung richtet. Das sehe ich ganz anders und ich glaube, das sollten wir auch grundsätzlich mal hier diskutieren, nicht vielleicht jetzt, aber irgendwann. Ich glaube, das Grundsatzprogramm ist sozusagen unsere Identität, die wir uns selbst geben. Das ist unser innerer Leitfaden, den wir uns schaffen, damit wir zusammenarbeiten können als Partei. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, alles, was nach außen geht, soll in ein Wahlprogramm. Ja, weil das für die Wähler ist. Aber unser Grundsatzprogramm muss mindestens so detailliert sein, dass wir uns hier nicht streiten. Und wenn wir da so Allgemeinplätze reinschreiben und es möglichst kurz schreiben, schaffen wir nur eine riesen Projektionsfläche für alle möglichen Menschen, um uns dann wieder zu zerstreiten. Das hatten wir schon mal und dann haben wir versucht, möglichst schnell ein Programm herzukriegen. Da sind vielleicht viele da gar nicht noch nicht dabei gewesen, aber wir hatten das gleiche Dilemma schon mal und wir haben dadurch dann ein Grundsatzprogramm geschaffen. Ja, und jetzt wird sich beschwert, dass es zu lang wäre und man will wieder weiße Flächen schaffen, damit wieder Projektionsflächen entstehen. Das finde ich total rückschrittlich und ja, wäre sehr schade, wenn das passiert. Ansonsten, okay, Wupper Jojo, ein Satz, dann The Bug und ansonsten Piratos, ich mag dich, aber wenn du schon permanent oben im Saalmikro bleibst, dann bitte sag Bescheid, wenn du wieder eine Wortmeldung hast, weil mittlerweile ist es unübersichtlich genug, dass ich eine Liste führen muss und jede zwischengerufene Wortmeldung schiebt die anderen wieder eins nach hinten. So viel dazu, jetzt Wupper Jojo, ein Satz, dann The Bug. Genau, was ist daran so kompliziert? Ja, geh auf die Straße und lies den Leuten diesen Satz vor. Ich wette mit dir, es versteht ihn noch nicht mal jeder Dritte. Also, es ist ein schlichtes Fachdings. Gerade auch, was der ganze was den ganzen Absatz angeht, beziehungsweise das geht im Grunde ein Großteil des Antrags so. Und was Piratus gesagt hat, ja, Grundsatzprogramm ist unsere Identität, aber wir als Partei existieren nur durch die Bürger, existieren nur, wenn der Bürger uns wählt und dementsprechend ist ein Grundsatzprogramm immer für den Bürger geschaffen, aber da wenden wir jetzt wieder in die Grundsatzdiskussion, Entschuldigung. Gut. Okay, ja. Genau, entschuldige, ich hatte es ganz vergessen, habe schon gesagt. Ja, also ich habe kein Problem damit, wenn so ein Punkt ein bisschen ausführlicher ist. Womit ich allerdings bei dieser Variante ein Problem habe, ist, dass wir hier Redundanzen schaffen, weil hier werden Punkte angesprochen, die in anderen Teilen des Programms bereits drinstehen, beispielsweise Umwelt, die Tierhaltung und Nachhaltigkeit. Das ist eine Sache, die sollten wir vermeiden und das ist etwas, was mit dem Leinenlos-Antrag eigentlich auch versucht wird, das Ganze so aufzuräumen, dass wir die Sachen gewissermaßen hierarchisch aufbauen, dass also Nachhaltigkeit, was ja ein übergeordnetes Thema eigentlich ist, in die Präambel kommt und dementsprechend die Definition der Nachhaltigkeit nicht mehr im Wirtschaftsprogramm steht. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass wir für das Wirtschaftsprogramm eine Variante gehabt hätten, die zwischen den Optionen 1 und 2 wäre, die halt etwas kompakter ist, die aber die wirtschaftlich spezifischen Punkte, die dann nochmal zu definieren sind, drin hätte, was also leider in der Kurzversion nicht der Fall ist und in der Langversion sind sehr viele Redundanzen drin. Ja, wenn Redundanzen da sind, dann habe ich auch kein Problem, das zu machen, aber die Motivation war eigentlich die, dass man sagt, Nachhaltigkeit gibt es in verschiedenen Ausprägungen, beziehungsweise man könnte sagen, gibt es in allen Bereichen. Es gibt sogar Nachhaltigkeit in Außenpolitik, in Nachhaltigkeit, Sicherheitspolitik etc. Und bin ich eigentlich sehr froh, dass die Kurzversion, die ja im Grunde genommen in drei Sätzen das zusammenfasst, was hier dann detaillierter ausgedrückt wird, dass das auch in die Präambel nach ganz oben kommt. Nur muss es natürlich dann so sein, dass diese Kernbegriffe, die dort dann stehen, dass die dann aufgegriffen werden, ich sage es mal, in den Fachbereichen und dann in den Fachbereichen ihr spezielles Couleur kriegen. Und aber wenn hier Redundanzen sind, dann bin ich der Letzte, der sagt, lass es uns drüber reden, dort, wo es besser hinpasst, lass es uns dorthin bringen. So, dann ist jetzt Klaus dran. Ich würde außerdem, nachdem Klaus seinen Wortbeitrag gebracht hat, betrachte ich dann die Rednerliste für diesen Antrag als geschlossen, einfach aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und der Tatsache, dass wir noch lange nicht durch sind und ich morgen um 35 aufstehen muss. Ja, danke, Joffrey. Arne, ich habe jetzt hier auch mehrfach schon die Frage danach gehört, was an dem Antrag zu lang ist. Die hast du meiner Meinung nach in deinem vorhergehenden, also nicht jetzt, sondern in dem Vorbeitrag selber schon eindeutig beantwortet. Du hast nämlich gesagt, Grundsatzprogramm, der erste Satz hast du vorgelesen und hinterher kommen Beispiele. Ne? Und genau diese Beispiele sind unverständlich und viel zu lang und haben nichts in einem Grundsatzprogramm zu suchen. Und zum Zweiten, klar, es muss immer eine gewisse Interpretation auch vom Grundsatzprogramm geben, sonst müsste man hinterher keine Wahlprogramme machen, weil die müssen teilweise vielleicht sogar in der Wahlprogramme auf die einzelnen Landesverbände ein bisschen angepasst werden, auf dann ihre Befindlichkeiten. Und was du hier im Grunde genommen machst, dass du dann auch Spielraum nimmst. So ein Grundsatzprogramm, sehen wir ja selbst, ist nicht in Stein gemeißelt. Das heißt, wenn wir auch feststellen, dass bestimmte Dinge sich weiterentwickelt haben, dann bin ich auch der Letzte, der sagt, das dürfen wir nicht machen, weil das haben wir damals geschrieben. Sondern ich glaube, alle unsere Arbeit ist ein Zwischenstand. Und dass wir auf diesen Zwischenstand dann aufsetzen, das andere aufsetzen und da weitermachen, wo viele schon mitgewirkt haben. Ich habe schon mal gesagt, ich kann verstehen, ich sehe diesen Riss fast, der hier durch die Piraten geht, für auch ganz kurz und die anderen etwas ausführlicher. Aus meiner Sicht ist es nicht lang. Da kann man nur sagen, da muss man dann halt drüber abstimmen. Und ich bin Demokrat genug, Abstimmungen zu akzeptieren. Sehr gut. Damit schließe ich dann die Besprechung dieses Antrags mit diesem Schlusswort und möchte gerne weitergehen zum Antrag Nr. 8, dem letzten Grundsatzprogrammantrag GP 2017, Leinenlos. Ich darf dann den Brax darum bitten, dass er ihn nochmal vorstellt. Ansonsten schon mal kann ich sagen, hier Thema Positionspapiere. Ich würde dann darum bitten, dass sich die Positionspapierantragstellen Nr. 1 und 2 bereits bereithalten, sodass wir danach auch gleich weitermachen können. Brax, bitteschön. Ja, danke schön. Also an den GP 2017 Leinenlos haben sehr viele mitgearbeitet. Waren Themenbeauftragte, Leute aus den AGs und auch Einzelpiraten. Und wir haben im September angefangen und haben dann über die Wochen hinweg daran gearbeitet. Und das erste Modul ist, dass das neue Grundsatzprogramm eine neue Struktur bekommt. Und zwar sind wir hingegangen, haben viele oder einige Posten oder einige Positionen und Kapitel, die recht einsam da standen, haben wir dann in eine neue Struktur gebracht und die dann eingeordnet. Am auffälligsten ist das zum Beispiel bei Arbeit und Soziales. Das kam bisher in unserem Grundsatzprogramm gar nicht vor. Dazu gab es nur Einzelanträge zur Rentenpolitik und freiheitliches bestimmtes Leben. Dann haben wir auch einen neuen Punkt Asyl hinzugefügt. Den hat es bisher in unserem Grundsatzprogramm noch gar nicht gegeben. Was das erste Modul macht, es macht nur eine neue Struktur und übernimmt alles, was im alten Grundsatzprogramm enthalten ist, 1:1 in die neuen Kapitel und Unterkapitel. Dazu Fragen. Okay, dann die folgenden Module. Modul 2 wäre die neue Präambel. Die neue Präambel besteht im Grundsätzlichen aus der alten. Sie wurde etwas gestrafft. Da sind ein paar Sätze, die dann halt redundant waren oder nicht klar genug waren, sind da entfallen. Dann gab es eine Zusammenarbeit von mehreren Themengruppen, AGs, und zwar, dass wir dann halt, also Umwelt, Landwirtschaft, Wirtschaft auch teilweise, und zwar, dass es ein neues Leitbild der Piraten gibt. Und da taucht dann halt auch freiheitlich, gerecht und nachhaltig wieder auf. Und ich denke mal, das ist eigentlich etwas, womit sich alle Piraten identifizieren können. Okay, gibt's dazu Fragen? Gut, keine, schade. Die nachfolgenden Module beschäftigen sich dann eigentlich mit den Programmbereichen, wo aktive Piraten vorhanden waren. Die haben dann die Texte genommen und dann auch entsprechend überarbeitet, gestrafft, gekürzt und das Ganze dann halt ein bisschen mehr in Form gebracht. Teile, die dann zum Beispiel wie in der Familienpolitik dann zu detailliert waren, die wurden dann halt ausgelagert und die kommen dann halt im Wahlprogramm für 2017 mit rein. Gut, gibt's Fragen? Ich hätte mal eine Anmerkung. Ja. Und zwar bei Gerecht hast du Wirtschaft und Gesellschaft irgendwie gegeneinander gestellt. Ich dachte immer, die Wirtschaft sei Teil der Gesellschaft. Meinst du die Präambel? Yep. Da muss ich gestehen, da habe ich nicht dran mitgearbeitet. Also eins vorweg, ich habe also die Orga für das ganze GP gemacht und mich weniger programmatisch da eingemischt. Also an den Texten habe ich nicht so viel mitgearbeitet. Gut, dann wie gesagt, meine Anmerkung, Wirtschaft ist eigentlich Teil der Gesellschaft, das finde ich irgendwie seltsam, die extra aufzuführen. Gut, ja. So, hat Gerardus noch eine Frage dazu? Ja, meine Frage wäre, gibt es irgendwo eine Aufstellung, was die einzelnen Themenbereichen aus dem aktuell gültigen Grundsatzprogramm an Inhalten rausgestrichen haben, so dass man sich informieren könnte, welche Felder jetzt wegfallen? Also es gab ja einige, die halt umgeschichtet wurden in andere Gebiete, aber gibt es denn irgendwo eine Übersicht, dass man sieht, welche Inhalte sozusagen flöten gehen durch diese Kürzung? Grundsätzlich, es geht nichts flöten. Das Modul 1 sorgt dafür, dass alles, was im alten GP steht, im neuen drin ist. Ja, das habe ich verstanden. Geht es darum, die Ausarbeitung der einzelnen Gruppen jetzt, also die Bildung und Forschung, Umwelt- und Verbraucherschutz und so weiter, die Texte, die da jetzt drinstehen in dem Laienlos, die ersetzen ja Inhalte, die jetzt drin sind. Und gibt es denn irgendwo so eine Art Vergleich, wo man sieht, okay, im Bereich Umwelt fällt der Verbraucherschutz raus, weil er jetzt unter Wirtschaft steht zum Beispiel oder so. Also gibt es irgendwo so eine Differenz, so ein Delta, damit man leicht erkennen kann, ob jetzt irgendwelche Inhalte durch Laienlos flöten gehen, weil ich glaube, die Gefahr sehen einige. Also es gehen höchstens, also Inhalte gehen eigentlich keine flöten. Wie gesagt, also es war so, dass also nur rund für ein Drittel der Kapitel sich Leute gefunden haben, die was gemacht haben. Die anderen sind unbesetzt geblieben, mit Ausnahme jetzt von Mehr Demokratie. Da gibt es noch ein paar andere Anträge, aber das ist ein eigenes Thema. Ansonsten ist die Verantwortung bezüglich der Texte, die bearbeitet wurden, hat an den Leuten gelegen, die die Texte auch bearbeitet haben. Und ich habe darüber keine Statistik geführt, wie die Leute ihre Texte da entsprechend angepasst haben. Ganz kurz dazu, am sinnvollsten wäre es wahrscheinlich da auf die Pads zu verweisen, wo wir die Sachen drin stehen haben, weil da auch nochmal in den meisten Fällen die Originalversionen drin standen und so wie Brax schon gesagt hat, Es ist inhaltlich eigentlich nichts weggestrichen worden. Es sind Sachen verschoben worden, teilweise, die thematisch mehr oder weniger falsch eingereiht waren, beziehungsweise anderweitig besser untergebracht gewesen sind. Gut, dann würde ich sagen, weiter mit dem nächsten Modul. Zur Info, ich habe jetzt im Mammelchat habe ich nochmal die Wiki-Seite mit reingeschoben. Da könnt ihr nachschauen, da sind noch die Pads entsprechend verlinkt. Und da könnt ihr dann nachsehen, was in den Pads geändert wurde. Das alte befindet sich am unten in den Pads und das neue steht dann oben. Und wenn ihr das dann genau wissen wollt, lest euch das durch. Okay, das wäre eigentlich soweit zum GP08, wenn nicht noch irgendjemand Fragen hat. Frags kleiner Tipp, du solltest den Link an alle Unterkanäle schicken, weil sonst kommt er nicht überall an. Ich habe den oben an Team Kolgelf geschickt. Ja gut, wenn es von eurer Seite keinerlei Diskussionsbedarf mehr gibt zum Thema Leinenlosantrag, dann können wir auch direkt weitergehen zu den Positionspapieren. Ich bin da nicht unglücklich drüber. Da wäre das erste, die Nummer 1, verteidigungspolitisches Konzept der Piratenpartei. Antragsteller Wurmpirat. Ist der da? Das scheint nicht der Fall zu sein. Wir stellen das hinten an und schauen weiter zum Positionspapier 2. Das BGE vom Kopf auf die Beine stellen. Antragsteller Tuauti, falls ich das richtig ausgesprochen habe. Der ist, glaube ich, da. Bitte schön. Also ich höre noch nichts. Wie sieht das bei den anderen aus? Ich habe was vergessen. Jetzt, okay? Ja. Entschuldigung. Ich habe vergessen, an den Push zu machen. Also das BGE ist ein wichtiges Element, aber es ist kein ursprüngliches Element der Piraten. Wir sind angetreten für den digitalen Wandel, den einzubringen in die Gesellschaft. Es ist wohl kaum digital. Wir sind eine Mitmachpartei und wenn man sich das BGE, so wie es jetzt durchgedacht ist, anschaut, ist er doch wenig von der Mitmachpartei. Man geht mit dem BGE nach Hause, so wie man vielleicht in Putins Russland mit einer billigen Flasche Wodka nach Hause geht. Man ist politisch und gesellschaftlich stillgestellt. Außerdem muss ein solch wichtiges Element die politische Situation berücksichtigen. Vergleicht man die Situation von 1980 und von heute und schaut sich die Entwicklung des Vermögenswachstums und der Vermögensverteilung an, dann sieht man in allen Ländern eigentlich bestimmte Entwicklungen, die man ohne weiteres bis 2030 extrapolieren kann. Und dann sieht es so aus in 2030, dass wir eine Situation haben, wie vielleicht vor der französischen, 20, 30 Jahre vor der französischen Revolution. Das heißt, einige besitzen alles, der Rest besitzt nichts. Und in dieser Situation kann es eigentlich keine Demokratie mehr geben, weil diejenigen, die alles besitzen, den Politikern, die Politiker in Sachzwänge reinzwingen, sodass sie eigentlich gar keine Freiheit haben, irgendwas zu entscheiden. Man sieht bei Obama, der hat diese Sachzwänge, hat eigentlich wenig viel erklärt, viel gewollt, aber eigentlich wenig geregelt. Das BGE müsste meines Erachtens ein Instrument sein, diesen Trend zu stoppen. Und es müsste also ein Instrument sein, aktive Bürger zu entwickeln und zu fördern. Das Vorbild von meinem Vorschlag sind eigentlich zwei Elemente. Einmal die klassische ökonomische Theorie. Das heißt, die Theorie, die entstanden ist vor der Französischen Revolution, adlige Frankreich zu retten, das heißt die Adligen gegen ihren Willen zum Besseren zu bekehren, um sozusagen, damit sie einen Beitrag leisten für die Gesellschaft. Und die klassische ökonomische Theorie unterscheidet zwischen einem Output, der zurückfließt in die Gesellschaft und also die Gesellschaft in einen Kreislauf eintritt und ein Output, der einfach verbraucht wird, der einfach verpufft. Insofern müsste das BGE zumindest teilweise ein Output sein, der zurückfließt in die Gesellschaft. Und das zweite Element, an dem ich mich orientiere, ist die attische Demokratie. In der attischen Demokratie, so sagt der Perikles zum Beispiel, sind stille Bürger, Bürger, die nicht aufmöpfen, keine guten Bürger, sondern schlechte Bürger. Solche Leute nennt man in der attischen Demokratie Privatmann. Und das Wort für Privatmann im Altgriechischen ist Idiot. Idiot, also jemand, der also sich mit seinem BGE nach Hause verzieht und nicht mitmacht, war also wenig gesehen. Und ich habe den Eindruck, das BGE fördert in diesem Sinne die Entwicklung von Idioten, Leute, die zufrieden sind, die haben jetzt ihr Auskommen und bleiben also dabei. Deswegen mein Vorschlag, es gibt zwei Zahlungen. Eine Zahlung fasst eigentlich nur zusammen, was wir bisher an Sozialleistungen bringen, aber als einen Beitrag. Und außerdem wird dazugefügt, dass eine Flat-Mehrwertsteuererstattung oder Verbrauchssteuererstattung gegeben wird, die sich orientiert an dem, was man an Verbrauchssteuern bezahlt, wenn man ein Einkommen hat, ungefähr in der Höhe der Armutsgrenze. Dieser Teil wäre bedingungslos. Der andere Teil ist nicht bedingungslos, er hat die Bedingung, dass nur aktive, die gesellschaftsfördernde Bürger es bekommen. Es ist eine Zahlung für Bürger, die Bürgerdienste, bereit sind, Bürgerdienste zu leisten, also eine Tätigkeit von Bürgern für Bürger. Und diese Zahlung ist nicht bedingungslos, es hat diese Bedingung, und diese Zahlung sollte dann lokal und selbstverwaltend organisiert sein. Erstmal soweit. Dankeschön. Gibt es dazu Fragen? Sammy am Mikro. Ja, was mich jetzt etwas erstaunt, Kuati, ist, dass du hier einen sehr schönen Vortrag hältst, was BGE ist, was es nicht ist. Und mich würde dann interessieren, das wollen wir ja hier nicht jetzt endlos weitermachen, ist ja kein Arbeitskreis BGE. Hast du dich beteiligt in der Arbeitsgruppe fürs BGE? Die Arbeitsgruppe für BGE habe ich mich nicht beteiligt. Sie haben meistens diskutiert, wie es finanziert wird. Und wie es finanziert wird, ist für mich völlig unwichtig. Wenn wir ein BGE brauchen, in welcher Form auch immer, muss es finanzierbar sein. Insofern ist die Diskussion, wie es finanziert wird, zum Teil wird vorgeschlagen, es über Mehrwertsteuer zu finanzieren. Da sträuben sich mir die Haare. Daran habe ich mich nicht beteiligt. Ja, es gibt einige Finanzierungsmodelle, wo einem sich die Haare sträuben, aber über das BGE generell zu diskutieren, ist wichtig und wird im Schwange des Internet of Things und der Arbeitsplatzreduzierung durch Maschinen, durch intelligentere Maschinen mit Sicherheit sehr, sehr wichtig. Aber vielleicht setzt sich da doch mit Gernot zusammen. Da ist eine kleine Unstimmigkeit. Natürlich reduzieren Maschinen die Arbeitsplätze, aber eine Vermögensakkumulation polarisierte Vermögensakkumulation, die produziert Arbeitsplätze, nämlich prekäre und schlecht bezahlte. Insofern wird es also sehr wahrscheinlich in dieser Gesellschaft, die wir 2030 bekommen, gar keine Arbeitslosigkeit geben. Viele prekäre, schlecht bezahlte Arbeitsplätze. Das hat eigentlich schon Adam Smith 1750 ungefähr gesagt, als er die französische Gesellschaft gelobt hat, die natürlich durch die vielen Bediensteten und so weiter all diese Arbeitslosen aufgesogen hat. Ich gehe raus. So, ich weiß nicht, wer zuerst da war. Herr Beckmann und dann der Bark, machen wir es so. Ja, ich habe mal einen Referenten eine Frage, ob er jetzt nicht zurzeit nicht der Meinung ist, dass die Menschen, die jetzt leben und jetzt arbeiten, nur gucken, dass sie ihr Butterbrot zusammenkriegen und sich nicht an den Wahl. Und warum beteiligen sich die Menschen denn jetzt nicht an der Wahl? Weil jetzt haben wir kein BGE, jetzt können sie sich beteiligen, sie haben Arbeit, einige zumindest, und sie beteiligen sich trotzdem nicht an der Wahl. Kann man ja an der Wahlbeteiligung erkennen. Sind das immer noch Idioten für dich? Es geht ja nicht um die Beteiligung an der Wahl, es geht um die Beteiligung an der Gesellschaft. Und wir sehen im Moment beispielsweise an der Beteiligung, an der Hilfe für Flüchtlinge, aber auch an solchen Sachen wie Karneval, dass wenn du die Leute forderst, dass sie sehr viel Aktivität einsetzen für diese Gesellschaft. Es wird immer Menschen geben, die irgendwas tun, ehrenamtlich tun werden. Daran wird auch ein BGE nichts ändern. Das BGE könnte das fördern. Eben. Also ich bin wirklich der Meinung, wir brauchen ein BGE, weil die Gesellschaft wird immer ärmer werden, wie du selbst erkannt hast. Und das sind nicht nützlich und das sind keine Idioten, die mit der Kohle nach Hause gehen. Da versträube ich mich, diese Menschen als Idioten zu bezeichnen. Weil heute machen die Menschen eigentlich auch nichts anderes. Sie gucken, dass sie ihre Kohle zusammenkriegen, um Butterbrot zu kriegen, um von dem einen Monat zum nächsten kommen. entweder habe ich mich schlecht ausgedrückt oder du hast es schlecht verstanden. Ich bin ja dafür, diese bestehenden Strukturen der ehrenamtlichen Tätigkeit zu fördern durch ein BGE. Aber diesen zweiten Teil der Zahlung bekommt nur der, der sich in diese Strukturen einbindet. Also das BGE impliziert erstmal bedingungslos. Das heißt, ich muss dafür nichts tun. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist, ich stoße mich daran, du hast die Leute, die mit ihrem BGE nach Hause gehen, als Idioten bezeichnen. Das stört mich ungemein. Das sind keine Idioten. Die wollen sich eben politisch nicht beteiligen. Genauso wie heute sich die Mehrheit der Menschen sich politisch nicht beteiligen. Und sowas hat man... Ist das richtig, dass man sagen kann, alles ist Arbeit? Nein, Moment mal, Paul, nicht einfach hier reinreden. Ich mache hier das mit der Rednerliste in der Moderation. Also, bitte kein Zwiegespräch an dieser Stelle. Jetzt hat Crowdy bitte nochmal eine Antwort darauf. Dann ist The Bug dran. Dann ist Etrusker dran. Dann ist Paul dran, wenn er was sagen möchte. Und an der Stelle nochmal kurze Erklärung. Nein, tatsächlich muss ich hier konkretisieren. Crowdy hat nicht Leute als Idioten bezeichnet, aber das griechische Ursprungswort für das heutige Schimpfwort Idiot ist Idiota und das bedeutet Privatmann. Im Griechischen, aber natürlich ist das nicht 1:1 gleichzusetzen. Das wäre tatsächlich ein bisschen zu einfach. Aber gut, Crowdy the Bug. Ja, das war richtig. Das hat, nachdem es natürlich keine Polis mehr gegeben hat, nach der Eroberung der Räder durch die Römer, hat das Wort verschiedene Bedeutungsverschiebungen gehabt. Leute, die sagen, ich will nicht mitarbeiten, aber ich will die Wohltaten dieser Gesellschaft bekommen, die nennt man Privatleute und das war in der attischen Demokratie schlecht gesehen. Und diese Demokratie war immerhin ein Element, das 250, 350 Jahre lang gehalten hat, das sehr stabil war, stabiler als alle anderen politischen Organisationsformen, die man als stabiler bezeichnet hat und musste von außen zerstört haben, weil es so gut war und weil es eine wunderschöne politische, wirtschaftliche und kulturelle Kultur war. Gut, ich mache es mal ganz kurz. Ich finde diesen Antrag ziemlich unredlich, weil er versucht, eine Diskussion, die wir noch lange nicht zu Ende geführt haben, einfach zu umgehen. Aus diesem Grunde von mir eine ganz klare, knallharte Ablehnung. Etrusker, bitte. Ja, ich muss hier auch nochmal reingrätschen zu dieser Theorie. Man könnte einen Teil mit an Bedingungen knüpfen, einen Teil der Vergütung dort, dann ist es kein bedingungsloses Grundeinkommen mehr. Man hat eine Stellschraube, indem man die Höhe irgendwo definiert, aber da wird eine Grauzone geschaffen. Also wenn man in der Öffentlichkeit arbeitet, öffentliche Dienstleistungen verbringt, dann sollte man dafür auch nach Tarif bezahlt werden und nicht irgendwie wischiwaschi durchs Grundeinkommen entlohnt werden, auf gar keinen Fall. Darf ich? Wer ist ich? Das bedingungslose Grundeinkommen, so wie es jetzt formuliert ist, ist ideal zugeschrieben auf das, was sich Bildungsbürger gerne haben wollen. Die wissen, was sie mit ihrer Freizeit machen können und wenn sie das noch finanziert bekommen, würden sie es sofort wissen, was sie damit machen. Ich würde beispielsweise, da es so viele schöne Bücher gibt, überhaupt nicht arbeiten, dann könnte ich alle die Bücher gar nicht lesen. Es gibt aber andere soziale Gruppen, die sehen ihre Funktion in der Gesellschaft darin, dass sie ein sinnvolles Rädchen dieser Gesellschaft sind. Und diese Leute werden durch das bedingungslose Grundeinkommen in den Schatten gestellt. Sie werden einfach, man nimmt so an, dass sie genauso funktionieren wie Piraten, wie Bildungsbürger und vergisst sie einfach. Und gerade diese Leute brauchen das bedingungslose Grundeinkommen. Die würden sich gerne einbringen in die Gesellschaft, wenn das noch finanziell unterstützt würde. Insofern ist das bedingungslose Grundeinkommen, so wie es jetzt angedacht ist, eigentlich ein Klassenprojekt für bestimmte Leute, die auf diese Weise ihr Ideal ausleben können. Okay, gut. Wenn dazu keine weiteren Fragen und sonstiges mehr sind, dann würde ich gerne dann nach diesem Wortbeitrag zum PP001 zurückkehren. Ich habe nämlich jetzt jemanden gefunden, der den an dieser Stelle vorstellen möchte. Ansonsten für euch mal kurz die Info. Ich mache hier heute noch bis 23 Uhr. Länger bekomme ich nicht hin. Ich muss nämlich morgen um 5.30 Uhr aufstehen. Das bedeutet, wenn ihr als Positionspapier Vorstellende einerseits den anderen einen Gefallen tun wollt und andererseits auch noch drangenommen werden wollt, dann haltet euch bereit und bitte seht auch zu, dass ihr die Diskussion nicht mehr allzu lange führt, weil sonst fallen Sachen runter. So, jetzt Paul noch und dann noch vielleicht die Antwort von Corti, wenn er es für nötig erachtet und danach dann PP001. Ja, also ich versuche es so kurz wie möglich zu machen. Kuauti, also für dich wird es dann auch für die BGE-Versager sozusagen, die also faulenzen, tue ich mal so kurz ausdrücken, für die wird es dann aus deiner Sicht keinen Mindestlohn geben? Oder dürfen die dann irgendwie von deiner Seite dann irgendwie doch ein bisschen Gehalt oder Lohn bekommen oder gar nichts mehr? Jeder kann leben, wie er will. Die bekommen zumindest den bedingungslosen Teil. Das heißt, all diese sozialen Vergünstigungen für Leute, denen es nicht so gut geht, die bekommen sie und bekommen außerdem sozusagen zurückerstattet die Verbrauchssteuern in der Höhe eines Einkommens einer Arbeitskunze. Sie bekommen nicht, weil sie sich nicht einbringen in die Gesellschaft, nicht diesen zweiten Teil, über dessen Höhe man dann reden kann, der auch sehr wahrscheinlich lokal festgesetzt werden soll, den bekämen sie nicht. Der zweite Teil ist nicht bedingungslos. Okay, gut, dann würde ich den Antragsteller für PW001 nach oben bitten. CT? Ja, so, also, erzähl mal. Okay, gut, also doch, ich war mir nicht ganz sicher, ob das jetzt das Zurückkommen auf mein Angebot von eben war. Okay, ich habe diesen Antrag zum Teil mit ausgearbeitet. Ich bin nicht Antragsteller, ich bin auch nicht Unterstützer dieses Antrags. Meine Mitarbeit an dem Antrag ist auch vor ein paar Monaten aus Gründen beendet gewesen, was aber nichts mit dem Antrag an sich zu tun hat. Ein bisschen über den Antrag weiß ich auch. Zurück geht dieser Antrag in großen Teilen auf ein Treffen der Untergruppe Verteidigung der AG Außen- und Sicherheitspolitik. Das war im Jahr 2013 und zwar im Januar oder Februar, glaube ich. Ist also schon eine ganze Weile her und seitdem wurde an diesem Antrag regelmäßig und intensiv geschraubt. Dieses Konzept überlegt sich prinzipiell, wir haben Streitkräfte, es gibt auch Gründe dafür, dass wir Streitkräfte haben. Die Frage ist, wofür wollen wir sie einsetzen? Der Grundgedanke war, von innen nach außen zu gehen. Das heißt, gibt es Verwendungen für unsere Streitkräfte, also für die Bundeswehr, die wir im Innern zulassen wollen? Was machen wir mit der Landesverteidigung? Was machen wir mit der Bündnisverteidigung? Und gibt es darüber hinaus Möglichkeiten oder Notwendigkeiten oder Fälle, in denen wir uns einen Einsatz von Streitkräften vorstellen können. Und das Modul 1 schließt mit Ausbildung und Ausrüstung. Zum Katastrophenschutz, das ist das Erste, das wäre das Bundeswehr im Innern. Antragsteller können sich einen Einsatz der Bundeswehr im Innern vorstellen, und zwar unbewaffnet im Katastrophenschutz. Insbesondere gilt das für Sanitätseinheiten, für Pioniereinheiten, das heißt Leute, die Dämme bauen können und so weiter, Brücken bauen, Behelfsbrücken und so weiter. Fernmeldeeinheiten für Ad-Hoc-Kommunikation, wenn Kommunikationsnetze zusammengebrochen sind. Und die ABC-Abwehr, also die Hilfeleistung bei atomaren, biologischen oder chemischen Katastrophen, wenn das Kraftwerk oder die Industrie von nebenan brennt. Hierbei soll, das ist auch jetzt schon Praxis, und diese Praxis soll weiter beibehalten werden, die Bundeswehr eingesetzt werden können, und es soll selbstverständlich unter ziviler Leitung stattfinden. Dann zur Landesverteidigung sagt der erste Satz schon, dass eine unmittelbare territoriale Bedrohung Deutschlands mit konventionellen militärischen Mitteln unwahrscheinlich ist. Das heißt, eine Armee, also in der derzeitigen sicherheitspolitischen Lage, brauchen wir keine Armee mehr, wie wir sie zu Zeiten des Kalten Kriegs möglicherweise gebraucht haben. Dementsprechend kann man da etwas abbauen. Und hier wäre es möglicherweise sinnvoll, sich beispielsweise dem Schweizer Konzept etwas anzunähern. Das heißt, eine relativ kleine stehende Armee zu haben und einen relativ großen Körper an Personal, an dem man dann aufwachsen kann. Das heißt, viele Reservisten auszubilden, diese Reservisten auch in Ausbildung zu halten, aber eben nur für einige Wochen im Jahr und nicht für 12 Monate im Jahr unter Waffen stehen zu haben, sodass man einen großen Personalkörper hat, der aber eigentlich nicht viel kostet, weil die Leute prinzipiell über 11 Monate im Jahr ihren regulären Job haben. Es wird hier, das finde ich persönlich finde das ein bisschen unglücklich, auf Miliz- oder Nationalgardensystem Bezug genommen, das Wording. Dazu Fragen kann ich jetzt schon sagen, kann ich nicht beantworten. Da müsste die Antragsteller nochmal irgendwie auf dem BPT oder per E-Mail kontaktieren. Aber ansonsten ist das Konzept eben die Einführung von Geräte- und Kadereinheiten. Das heißt, man stellt das Gerät in der Halle und wenn man dann Leute braucht, dann holt man sie. Und das Ganze soll mit dem Zivilschutz synchronisiert werden. Das heißt, die Einheiten, die wir im Zivilschutz brauchen, Sanitätseinheiten, insbesondere die ABZisten, weil da die Feuerwehr auch nicht flächendeckend mit ausgerüstet sein kann und so weiter, sollten eine größere Stärke haben, damit wir da auch noch genug Personal haben und auch ausgebildetes Personal, was im Cut-Schutz eingesetzt werden kann. Das nächste wäre die Bündnisverteidigung. Da wird so ein bisschen implizit die Mitgliedschaft in der NATO und auch die Mitgliedschaft in der Europäischen Union beibehalten. Das sind beides Verteidigungsbündnisse, wo ein Einsatz von Streitkräften möglicherweise angezeigt werden kann. Hier ist zentral der Satz, notwendige Einsätze sind jedoch im individuellen Einzelfall zu beschließen, klar, und auf das tatsächliche Territorium der Bündnispartner zu beschränken. Das bedeutet, eine Bündnisverteidigung soll nur dort stattfinden, wo tatsächlich ein Bündnispartner auf seinem Territorium angegriffen wird und nicht irgendwo anders. Darüber hinaus, Legitimation des Einsatzes bewaffneter Streitkräfte, das finde ich, ist ein relativ zentraler Punkt. Einerseits das Parlamentsbeteiligungsgesetz, das ist das Gesetz, nach dem die sogenannten Bundestagsmandate für Auslandseinsätze beschlossen werden vom Bundestag, der da ein verfassungsmäßiges Recht zur Mitbestimmung hat, dass das entsprechende Quorum auf eine Zweidrittelmehrheit der Gesamtzahl der Abgeordneten angehoben werden soll. Das heißt, wir bräuchten eine stärkere Legitimation. Das ist ehrlicherweise ein Teil Kosmetik, weil die Geschichte gezeigt hat, dass solche Einsätze ohnehin regelmäßig mit einer sehr, sehr großen, sehr, sehr breiten Mehrheit beschlossen werden. Aber hier könnte man dieses Quorum erhöhen. Das Zweite ist das meiner Ansicht nach Zentrale, das Spannende. Das ist ein Rückrufrecht für die Bevölkerung. Das bedeutet, dass der Einsatz der Bundeswehr im Ausland, beziehungsweise dass der bewaffnete Einsatz der Bundeswehr im Ausland, Katastrophenhilfe, wie zuletzt in ganz, ganz großem Rahmen, das heißt nicht zuletzt, aber in ganz, ganz großem Rahmen, da ist es sehr durch die Presse gegangen, 2004 bei dem Tsunami, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen oder ob das noch im Gedächtnis ist, so rum, wurden ad hoc mehrere 100, glaube ich, Soldaten in die Krisengebiete geschickt. Das macht die Bundeswehr in wesentlich kleineren Kontingenten regelmäßig. Ebola war auch so ein Fall, da ist die Bundeswehr runter. Das sind auch Auslandseinsätze, die sind natürlich nicht bewaffnet. Das soll natürlich nicht davon umfasst sein. Aber ansonsten soll es bei bewaffneten Einsätzen ein Rückrufrecht geben. Das bedeutet, dass eine Volksabstimmung, dass ein ein Volksabstimmungselement gibt, das heißt, im Rahmen eines Volksbegehrens kann man per Unterschrift einen Volksentscheid initiieren nach der Idee. Es gibt hier auch ein Quorum, was im Positionspapier festgelegt ist, das finde ich unglücklich persönlich. Aber gut, je nachdem, wie man es genau ausgestaltet, die Grundidee ist, wenn die Bevölkerung mit Mehrheit sagt, nein, wir wollen nicht, dass die Bundeswehr in Land X kämpft, dann geht die Bundeswehr halt zurück. Letzter Punkt ist Modul 1, Ausbildung, Ausrüstung. Das Zentrale, was ich hier sehe, ist eine Verzichtserklärung oder die Forderung, dass die Bundeswehr verzichtet auf Besitz und Einsatz von atomaren, biologischen und chemischen Kampfmitteln. Das ist deklaratorisch, das darf die Bundeswehr heute schon nicht und wird sie auch nicht dürfen. Die Bundesrepublik Deutschland ist Vertragspartei entsprechender kommen. Uran, Phosphor und Streumunition, ich glaube auch da sind wir Vertragspartei der entsprechenden Abkommen. Bei Antipersonenminen gibt es die Ottawa-Konvention, da sind wir definitiv da sind wir definitiv Vertragspartei und daran gebunden und eben soll ein Verzicht geben auf autonome Offensivwaffensysteme. Warum autonome Offensivwaffensysteme? Weil es auch autonome Defensivwaffensysteme gibt. Das bedeutet, das sind Systeme insbesondere in der Raketenabwehr, die Bundeswehr auch bereits einsetzt. Das Stichwort für Google heißt Mantis. Das prinzipiell sieht das Positionspapier nicht kritisch, aber eben der Verzicht, der deutliche Verzicht auf vollständig autonome offensive Systeme. Ansonsten gibt es da was zur Beschaffung in dem Modul, weil das ein großes Problem der Bundeswehr ist, dass Rüstungsprojekte immer teurer und immer teurer werden. Und es gibt ein Modul 2. Das, was ich gerade alles erzählt habe, war das Modul 1. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Wunschvorstellung, wenn ich das richtig sehe. Es gibt auch ein Modul 2. Das Modul 2 gibt Alternativen. Und zwar sind die Alternativen 1 bis 3 des Modul... Okay, das ist kompliziert. Frage an die Versammlungsleitung. Erst Modul 1 klären oder Modul 1 und 2 gesamt? Wenn du sagst kompliziert, meinst du damit, ist es kompliziert, die beiden im Vergleich zu erklären oder ist es kompliziert, im Allgemeinen zu erklären? Weil wenn es Ersteres ist, würde ich dann erst über das 1 reden wollen. Ich kann das alles erklären, aber für Modul 2 würde ich jetzt ein bisschen länger brauchen. Ich würde mich auch ganz gerne noch ein bisschen einlesen. Okay, in diesem Fall würde ich vorschlagen, diskutieren wir erst über Modul 1. Gut, Gernot, T. Langen und dann würde ich selber kurz eine Frage stellen. Ja, also was mir auffällt, es ist zum Glück ein Positionspapier, aber für mich stellt es einen klaren Rückschritt dar. Und ich beziehe mich einfach auf unser Grundsatzprogramm. Und da gibt es nämlich Außen- und Sicherheitspolitik. Und wenn ich mir das durchlese, dann haben wir Piraten als Ziel, dass es überhaupt keine Armee geben soll. Und ich weiß auch jetzt nicht, warum wir Piraten uns wirklich so explizit mit der Bundeswehr beschäftigen müssen und was sie darf und was sie nicht soll dürfen. Also ich bin da sehr unglücklich drüber, dass wir hier anfangen, über die Bundeswehr zu diskutieren. Ich habe immer gedacht, wir Piraten sind eine Friedenspartei. Okay, ich kann darauf nicht erwidern, aber ich kann etwas erklären. Und zwar kann ich erklären, warum wir jetzt anfangen, über die Bundeswehr zu reden. Wir fangen nicht an, wir reden immer noch, wir setzen die Arbeit fort. Ich habe gerade eingeleitet, das Positionspapier datiert zum Teil aus 2013. Die Geschichte ist, dass einige zukünftige und dann eben doch nicht Abgeordnete, also einige Bundestagskandidaten, das wäre die richtige Formulierung, damals sich zusammengesetzt haben und gesagt haben, okay, die derzeitige Lage ist, dass es in Zukunft im Bundestag Abstimmungen über Auslandseinsätze der Bundeswehr geben wird. Wir haben dazu bislang keine programmatische Aussage und wir wären dementsprechend nach unserem Gewissen, wir hätten dementsprechend nach unserem Gewissen zu entscheiden, das ist schwierig. Und wir wissen, egal wie wir uns entscheiden, wird es einen Shitstorm geben. Und weil wir den Shitstorm ein bisschen begrenzen wollen, wollen wir, dass die Basis uns ein bisschen was an die Hand gibt. Und wir wollen auch selber schon mal drüber geredet haben. Aus dieser Grundlage, dass es etwas, dass es nichts gibt und dass es ein sehr emotionales, sehr Shitstorm-intensives Thema ist, haben sich diese Bundestagsabgeordneten damals, oder diese Bundestagskandidaten, entschuldigt, diese Bundestagskandidaten zusammengesetzt und haben angefangen zu diskutieren. Einer der Spitzenkandidaten aus Sachsen beispielsweise war zu dem Zeitpunkt noch aktiver Soldat. Der hat sich da zumindest in der ersten Iteration sehr aktiv eingebracht und so weiter und so fort. Also es gab damals sehr, sehr gute Gründe, dieses Positionspapier anzufangen. Es ist auch zum Teil von den gleichen Leuten bearbeitet worden, wie das Grundsatzprogramm Außen-Sicherheitspolitik und auch, wenn wir im Wahlprogramm was hatten, das hat alles die AG Außen-Sicherheitspolitik gemacht und wenn das jetzt allerdings die Anspielung auf den letzten, auf die letzte Grundsatzprogrammänderung vom letzten Bundesparteitag war, die halte ich aus verschiedenen Gründen für wenig satisfaktionsfähig. Wie gesagt, cut the long story short, das Ding ist aus 2013, es gab gute Gründe, es anzufangen, es wurde seitdem fortgesetzt und es ist nur ein Positionspapier, eben aus der Denkrichtung heraus, wenn es Piratenabgeordnete im Bundestag geben wird, dann werden diese Abgeordneten die Bundeswehr nicht abschaffen können, das ist auf die nächsten Jahrzehnte nicht ersichtlich, dass das passieren wird, wenn man sich das mit Verstand anguckt. Und vor diesem Status quo wäre es sinnvoll, wenn diese Abgeordneten eine Position an die Hand haben. Solange diese Bundeswehr existiert, was wollen wir damit tun und was können wir damit tun? Einfach um diesen Abgeordneten auch ein bisschen Rückhalt aus der Partei zu geben. Warum wird es zu diesem BPT eingereicht? Weil es zu jedem BPT eingereicht wurde, aber bislang die Zeit war, es zu besprechen. Dann Tjörn Lange. Jo, meine Anmerkungen gehen in eine ähnliche Richtung wie die von Gernot. Erstmal das Positive. Ja, dieses Papier baut auf der aktuellen Situation auf und geht von ihr aus. Und gegenüber dem, was wir jetzt haben, wäre es durchaus eine Verbesserung. Und das ist auch anerkennenswert und ist auch aus der eben dargestellten Sicht von möglichen Bundestagsabgeordneten wäre es sicherlich hilfreich gewesen, ein solches Positionspapier zu haben, um in der aktuellen Situation vernünftig reagieren zu können. Diese Situation ist aber nicht eingetreten. Wir haben keine Bundestagsabgeordneten. Wir müssen eine solche Position auch nicht einnehmen. Wenn wir ein solches Papier annehmen, dann schaffen wir im Prinzip eine Legitimation für den Fortbestand der Bundeswehr, ohne dass es notwendig ist. Es wird hier dargestellt, dass die Bundeswehr für Einsätze im Inneren genutzt werden soll als Hilfsdienst. Dazu brauchen wir keine Bundeswehr, dazu brauchen wir zum Beispiel ein technisches Hilfswerk oder besser ausgestattete Feuerwehren oder ähnliche Organisationen, die nicht bewaffnet sind. Waffen haben dort überhaupt nichts zu suchen. Für Sicherheit hat die Polizei im Inneren zu sorgen. Was den Einsatz von der Bundeswehr im Ausland angeht, da haben wir Positionen, die wesentlich besser sind und die würde ich jetzt nicht in einem solchen Positionspapier wieder verwässert sehen wollen. Das war's. Fürs Protokoll, ich lese aus dem Grundsatzprogramm nicht raus, dass dort die Abschaffung der Bundeswehr gefordert wird. Man möge mich bitte eines Besseren belehren. Aber das ist auch nicht das Thema des Antrags. Wie ich in der Einleitung bereits gesagt habe, es geht vom Status quo aus. Und ich gehe davon aus, dass ein großer Teil der Antragsteller davon ausgeht, dass auch eine Bundeswehr eine gewisse Legitimation hat. Aber das ist nur mittelbar Stoßrichtung des Antrags. Nun, ich denke, dieser Antrag schafft die Legitimation für die Bundeswehr, wo sie sein muss. Kann ich jetzt? Nein, ich hätte selber vorher noch eine Frage. Und zwar zwei Sachen. Die eine Frage von mir wäre gewesen, warum reicht man das als Positionspapier ein und nicht als Grundsatzprogramm oder Wahlprogrammantrag? Das ist mittlerweile aber, glaube ich, für mich jetzt zumindest soweit verständlich beantwortet, insofern als dass du erklärt hast, was der Sinn hinter diesem Antrag sein sollte, nämlich eine Leitlinie für Abgeordnete zu geben, einerseits. Und meine zweite Frage wäre, ist dieser Antrag abgestimmt, beziehungsweise sozusagen ein Antrag der AG Außen- und Sicherheitspolitik oder ist das die Untergruppe Verteidigung oder ist das ein Einzelpirat, der den einreicht oder wie ist der, wie soll ich sagen, der offizielle Status von dem? Zum Ersteren, warum Positionspapier? Ich mache es nochmal ganz kurz, weil es für das Grundsatzprogramm zu lang ist, zu ausführlich, zu kleinteilig und es auch genau was der Thea Lang gerade angesprochen hatte, in einem Grundsatzprogramm würde dieser lange Abschnitt und diese kleinteilige Aufdröselung tatsächlich erhebliche Legitimation für die Bundeswehr schaffen. Das würde der Vision einer kriegfreien und einer armeefreien Welt tatsächlich entgegenstehen. Deshalb in Anführungszeichen nur ein Positionspapier als kleine, ausführliche Positionierung in einer Einzelfrage. Zur zweiten Frage, welchen Stand oder welchen, ja, wie offiziell in Anführungszeichen der Beitrag ist. Ich zitiere aus dem Antragstext, der nachfolgende Antrag wurde bereits vor einiger Zeit in mehrwöchiger Erarbeitung durch Mitglieder der AG Außen- und Sicherheitspolitik, der UG Verteidigung sowie der AG Friedenspolitik gemeinsam erarbeitet und schon beim BPT 2013-1 als Antrag zum Wahlprogramm eingereicht und so weiter und so fort. Ich kann hier nur spekulieren, weil ich wie gesagt in den letzten Monaten in die Antragsbearbeitung nicht weiter eingebunden war, weiß aber, dass dieser Antrag in der UG Verteidigung eine breite Unterstützung hatte, dass er auch zu dem Zeitpunkt, als ich die AG verlassen habe, in der AG Außen- und Sicherheitspolitik breit getragen wurde und dass es auch Mitarbeit aus den Reihen der AG Friedenspolitik an diesem Antrag gab. Ich weiß nicht, inwiefern das die Frage beantwortet, aber genauer werde ich es leider nicht können. Tut mir leid. Kein Problem. So, dann gebe ich jetzt an Arne. Nach Arne würde ich gerne Cici das Wort erteilen bezüglich der Erklärung des Moduls 2. Und danach können wir dann, je nachdem wie viel Zeit wir haben, gerne noch über Modul 2 reden. Ich fürchte allerdings, dass wir dann an dieser Stelle die heutige Antragsdiskussion beenden müssen, weil es ist 23 Uhr. Ich muss ehrlich sagen, ich kann das nicht mehr. Und ich weiß auch nicht genau, wie weit es noch Sinn macht, eine Antragsdiskussion länger als 3 Stunden laufen zu lassen. Deswegen tut mir leid, aber ja, genau dies. Arne, dann CC. Ja. Ich glaube, die Gewaltfrage unter den Tisch kehren kann nur derjenige, der in gesicherten Verhältnissen lebt. Ich begrüße es eigentlich, dass das Thema auf den Tisch kommt, dass es unter Umständen auch kontrovers diskutiert wird. Es ist, glaube ich, die Schwierigkeit, diesen Spagat zu schaffen, auf der einen Seite Kenntnis zu nehmen, dass die Welt nicht friedlich ist, auf der anderen Seite, dass unter Umständen Waffen die Welt nicht friedlicher machen, sondern im Gegenteil sie noch friedlicher machen. Aber ich glaube, wir sollten gerade solche heißen Eisen anpacken. Wir sollten über solche Dinge diskutieren. Und die von den Antragstellern, dass sie sagen, wir tun das erstmal als Positionspapier, damit es nicht gleich die Wogen so hoch kochen, weil das Thema ist sehr emotionsbeladen, finde ich auch eine gute Strategie und kann es nur begrüßen. Herzlichen Dank. Ich denke, dem ist nichts hinzuzufügen. Soll ich dann direkt weitermachen mit dem Modul 2? Sehr gerne. Alles klar. Ich habe mittlerweile auch verstanden, wie Modul 2 funktioniert, hoffe ich. Und zwar, wir gehen nochmal einen Schritt zurück zu Modul 1. Wir hatten gesagt, die Stoßrichtung des Konzepts war, wir gucken uns von innen nach außen an, was sind die Befugnisse. Und wir hatten Katastrophenschutz, wir hatten Landesverteidigung, wir hatten Bündnisverteidigung und dann hatten wir die Legitimation des Einsatzes bewaffneter Streitkräfte im Ausland. So, wir haben aber noch nicht geklärt, was bewaffneten Einsatz von Streitkräften außerhalb der Bündnisverteidigung angeht. Also Intervention. Das ist Modul 2. Modul 2 besteht aus 3 Alternativen und das ist jetzt der ganz emotionale Teil. Es gibt die Alternative 1, das ist die Pro-Variante. Das ist ein ziemlich unglücklicher Titel, finde ich. Da steht zunächst als Grundsatz, dass militärische Interventionen mit deutscher Beteiligung grundsätzlich abgelehnt werden. Sie dürfen aber, und jetzt kommt die Ausnahme vom Grundsatz, ne, der Spezialsatz, dass der Einsatz bewaffneter Streitkräfte außerhalb der Bündnisgebiete in einem sehr eng umrissenen Rahmen und zwar in begründeten Ausnahmefällen zugelassen werden. Hierzu, ich lese einfach mal vor, hierzu zählt die Intervention bei Völkermord, bei ethnischen Säuberungen sowie bei Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Welche, also die Kriegsverbrechen und die Verbrechen gegen die Menschlichkeit, müssen systematisch und in erheblichem Ausmaß erfolgen. Der Hintergrund, und bei dieser Antragsdiskussion war ich dabei, das kann ich euch sagen, was der Hintergrund war. Der Hintergrund waren Völkermorde wie in Ruanda, Völkermorde wie im heutigen Kosovo, also im damaligen Jugoslawien. Aktionen, wie sie derzeit von Boko Haram beispielsweise wenig beachtet durchgezogen werden und wie sie überall auf der Welt ständig passieren. Dieser Teil oder Teile dieser Aufzählung wurden auf einer der Potsdamer Konferenzen der AG Außen- und Sicherheitspolitik behandelt. Unter anderem war damals Genocide Alert dabei, eine Nichtregierungsorganisation, eine NGO, die sich eben der Verhinderung und auch der Aufklärung über Genozide, also Völkermorde, verschrieben hat. Die haben damit gearbeitet. Es gab auch noch andere Organisationen, die ich jetzt aber auch nicht mehr aufzählen kann. Da müsste ich jetzt in den alten Unterlagen schauen. Hier haben wir also auch Fachwissen, das war das Wort, von außen dazugeholt. Dabei hört es aber nicht auf, diese Einsätze, also diese Einsätze zur Intervention bei eben Völkermorden, ethnischen Säuberungen etc. etc. Dürfen grundsätzlich nur im internationalen Verbund durchgeführt werden. Das heißt, die Bundesrepublik soll sowas niemals alleine machen. diese Einsätze sollen oder müssen völkerrechtskonform erfolgen. Insbesondere soll hier ein UN-Mandat nach Artikel 42 der Charta der Vereinten Nationen notwendig sein. Dieses UN-Mandat ist das sogenannte, diese sogenannte Sicherheitsratsresolution oder ist eine Resolution des Sicherheitsrats, die eben im Volksmund als UN-Mandat bezeichnet wird. Nationale Alleingänge und Regime-Change-Einsätze sollen nicht zugelassen sein. Jetzt der dritte Absatz in der Alternative 2, ich gehe mal davon aus, dass ihr den Antrag alle aufgerufen habt, sagt, dass Einsätze von geringer Intensität und Tragweite gemäß § 4 Parlamentsbeteiligungsgesetz bei Gefahr im Verzug sowie Rettung von Menschen, zur Rettung von Menschen aus besonderen Gefahrenlagen sind von dieser Beschränkung nicht betroffen, soweit die Regelungen des Völkerrechts eingehalten werden. Das ist eine tricky Kiste. Und dieses Thema kann ich jetzt wahrscheinlich nicht in der gebotenen Kürze, in der gebotenen Tiefe ausführen. Kurz gesagt geht es darum, um so Aktionen wie die Operation Pegasus. Das war im Jahr 2009 oder 2011. Ich glaube 11, ich weiß es nicht, guckt es nach. Es gibt ein Bundesverfassungsgerichtsurteil dazu, also gibt es auch einen Wikipedia-Eintrag. Wenn nicht, müssen wir einen schreiben. Die Operation Pegasus lief so, da sind ein paar Fallschirmjäger mit Waffen in eine Transall gestiegen, sind nach Libyen geflogen und haben dort europäische Staatsbürger in die Transall einsteigen lassen und sind wieder losgeflogen. Und für den Fall, dass irgendwelche Menschen auf die Fallschirmjäger und die Transall und die flüchtenden Europäer geschossen hätte, dann hätten die Fallschirmjäger zurückgeschossen. Das war so der grobe Plan. Das nennt sich, das ist eine militärische Evakuierung von eben eigenen Staatsangehörigen oder befreundeten Staatsangehörigen aus einem Gebiet, wo es gefährlich wird für diese Menschen. Und es gibt im Völkerrecht bestimmte Voraussetzungen, wo man das auch entgegen dem Willen des Staates machen kann oder darf, aus dem sie flüchten. Diese Variante soll auch offen gehalten werden nach der Alternative 1, der Pro-Variante. Trennung. Alternative 2. Wir sind immer noch dabei, dass wir gucken von innen nach außen, Katastrophenschutz, Landesverteidigung, Bündnisverteidigung und was kann außerhalb der Bündnisverteidigung stattfinden. Außerhalb der Bündnisverteidigung stattfinden kann auch die Kontravariante, das ist so das Mittelding, sage ich mal, militärische Intervention mit deutscher Beteiligung lehnen wir grundsätzlich ab. Und jetzt kommt der letzte Satz, über den ich gerade gesprochen habe, die Evakuierungsoperationen, wenn deutsche Staatsbürger oder französische oder andere europäische, möglicherweise noch NATO-Staatsangehörige, kommt drauf an, also Verbündete in Anführungszeichen, sich in Gefahrenlagen befinden und die Regierung das möchte, dann darf sie die aus dieser Gefahrenlage rausholen, notfalls eben mit Gewalt. Das ist die Alternative 2. Trennung. Alternative 3. Wir sind auch zum dritten Mal soweit. Wir haben Katastrophenschutz geklärt, wir haben Landesverteidigung geklärt, wir haben Bündnisverteidigung geklärt. Wir gehen jetzt darauf hin, wo darf man die Bundeswehr außerhalb der Bündnisverteidigung einsetzen. Und die Alternative 3 sagt, strikte Ablehnung geht nicht. Ich wäre durch. Fragen? Gut. Wunderbar. Roter Korsar ist schon da. Ja, ich kann natürlich die theoretische Herleitung der diversen Sachen kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber wenn man sich tatsächlich mal vergegenwärtigt, wo denn jetzt wie eingegriffen wurde, ja, dass bei dem tatsächlichen Völkermord in Ruanda niemand eingegriffen hat, von NATO, Westen, Bundeswehr, was weiß ich, und die komplette Propaganda über den frei erfundenen Völkermord in Jugoslawien dazu geführt hat, dass wir in Europa Krieg geführt haben. Also es zeigt mir, dass mir da tatsächlich die Analyse der politischen Rahmenbedingungen auch komplett fehlt. Das ist jetzt wirklich, also das ist theoretischer als theoretisch und hat wirklich mit dem, was in der Welt momentan tatsächlich passiert und wo die Bundeswehr engagiert ist, ziemlich wenig zu tun. Zu Ruanda. Da wollte jemand eingreifen, aber es war in New York bei der UN niemand erreichbar. Es waren Blauhelmtruppen vor Ort und ja, war eine tragische Geschichte. Was den Kosovo angeht oder Jugoslawien, ich möchte davor warnen, diese Geschichte als frei erfunden zu bezeichnen. Ich habe mit einem Kameraden von der Bundeswehr gesprochen, der mir das letzte Mal, als jemand aus der Piratenpartei gesagt hat, den gab es gar nicht, hat er mich traurig angeguckt und meinte, also die Massengräber, die ich damals zugeschaufelt habe, die sahen sehr real aus. Ganz abgesehen davon, dass es über den ICTY, also das International Criminal Tribunal of for former Yugoslavia, also den internationalen, das internationale Tribunal über Jugoslawien, mittlerweile eine erhebliche Anzahl an Verfahren und erhebliche Anzahl an Dokumenten über diesen angeblich frei erfundenen Konflikt gibt. Also da möchte ich sehr vorwarnen, es gab selbstverständlich auch da das erste Opfer im Krieg ist immer die Wahrheit, eine Menge Propaganda und einige Unwahrheiten, die durch die Presse und durch die Medien und sonst woher gingen, das stimmt. Aber ich glaube, frei erfunden war dieser Völkermord nicht. Das ist aber nicht Thema der Debatte. Die Frage ging ja dahin, dass es sehr, sehr theoretisch ist und dass eine Analyse der politischen Rahmenbedingungen fehle. Das sehe ich nicht so. Ich gehe davon aus, und ich gehe wieder davon aus, dass dieser Antrag von zukünftigen Abgeordneten gewünscht ist, oder dass dass eine grundlegende Positionierung in dieser Frage von zukünftigen Abgeordneten gewünscht ist oder gewünscht sein könnte. Und dass diese sagen, ja, aber in Ruanda hätte ich ja gerne eingegriffen. Und wenn die Regierung mir dann schon die Chance gibt, dann möchte ich möglicherweise auch dafür sein. Oder man sagt, wir haben in der politischen Analysierung eben festgestellt, dass viel gelogen wird, dass viel umstritten ist, dass viel gefährlich ist und dass wir es eigentlich nicht wollen. Deshalb lehnen wir es grundsätzlich ab. Oder man sagt, wer sich, das wäre die Alternative 3, strikte Ablehnung, wir setzen grundsätzlich ausschließlich nur auf friedliche Mittel. Und wenn Leute im Ausland in Gefahr sind, dann haben sie sich da selbst reinbegeben. Da holen wir sie nicht mit Waffengewalt raus, sondern nur mit Worten. Das sind drei Positionierungen, die völlig andere Stoßrichtungen haben und die gerade aus der Analyse der politischen Lage, sowohl geopolitisch als auch der, ich sag mal, nationalen Befindlichkeiten, also der deutschen Befindlichkeiten, entstanden sind und die hier bewusst alternativ zur Abstimmung gestellt werden, während es an einer solchen feinteiligen Aufspaltung von Möglichkeiten beispielsweise im Katastrophenschutz gar nicht gibt, also im Katastrophenschutz in diesem Antrag nicht gibt, weil eben da das Thema nicht so hoch umstritten ist und auch nicht so viel politischen Sprengstoff birgt. So, ich würde jetzt gerne das Wort geben an Tod. Dann noch einmal an CC und an der Stelle muss ich euch dann leider für heute den Stecker ziehen, beziehungsweise ich werde dann die Sitzung schließen und ins Bett hauen, weil, ja, aus Gründen. Bitteschön. Jo, danke. Ja, ich habe mir den Antrag jetzt mehrmals durchgelesen. Also meine Kritik ist auch dahingehend am ehesten, dass er sehr, sehr theoretisch ist. Also im Prinzip ist es ja so eine Art Notwehrerlaubnis. Also in der Notwehr darf man etwas tun, ja. Dabei ist aber in der Welt, in der Außenpolitik selten alleine der Akteur ist, sondern immer wenn man nur mit zwei Leuten schon agiert, ist es eigentlich schon verdammt wenig in der Weltpolitik. Da hängen immer sehr, sehr viele Interessen mit zusammen. Und da aufgrund von Propaganda, von Nachrichten, da wirklich eine wahre Entscheidung treffen zu können, halte ich eigentlich für derzeit aussichtslos. Und aufgrund dieser schlechten Nachrichtenlage und auch, selbst wenn man im Parlament ist und an weitere Informationen kommen sollte, glaube ich nicht, dass die wirklich die Sachlagen immer genau wiedergeben und dass die nicht gefärbt sind. Könnte ich nur für die Alternative 3 stimmen, aber ich würde mir die anderen unter einer bestimmten Option nie verbauen lassen wollen. Allerdings würde ich sie auch nie als solches da reinschreiben, weil ich das unter den derzeitigen außenpolitischen Gegebenheiten zu 99% nicht erfüllbar finde, was ich finde, was noch erfüllt sein müsste, um einzugreifen, um wirklich außerhalb vom Bündnisangriff Aktionen durchzuführen. Einfach weil dann immer noch viel zu viele andere Interessen mitspielen und da bleibt die Menschlichkeit und die Interessen und die Gründe, aus denen man angeblich eingegriffen hat oder weswegen man bewegt wurde, einzugreifen, unheimlich schnell auf der Strecke und haben ganz, ganz schnell auch keinen Bestand mehr. Und diese Gefahr sehe ich einfach in der derzeitigen Welt zu sehr. Ansonsten, theoretisch, gebe ich dir recht, wäre es dir auf jeden Fall zum Beispiel die Alternative 1. Aber nur theoretisch, die Welt ist leider anders. Geoffrey, war die Rednerliste schon dicht? Ja, weil ich dachte, du bist dran. Ja, weil die Frage ist, ob du jetzt noch mal kurz eine Frage dazwischen, ansonsten, ja, okay. Ja, also letztlich tot, was du gesagt hast. Es ist theoretisch und es dient ja schon zur Offenhaltung eines gewissen politischen Spielraumes für eben Notfälle. Und diesen Spielraum kann man im Zweifelsfalle auch nutzen, denn für den oder die zukünftigen Abgeordneten, was hier natürlich so ein bisschen fehlt, ist nochmal ganz explizit, überlassen wir dem Gewissen der Abgeordneten, aber auf der anderen Seite steht das im Grundgesetz, das machen die sowieso. Sobald man sagt, wir sind grundsätzlich, kann man ja mit uns reden, aber ihr müsst ziemlich viel Informationen liefern, um uns zu überzeugen. Also überzeugt uns. Kann man eigentlich nur gewinnen. Und man kriegt eine ganze Menge Informationen, man wird eingebunden und im Zweifelsfalle kann man nachher immer noch sagen, ja, vielen Dank, reicht uns aber nicht. Grundsätzlich kann man ja mit uns reden, aber in diesem Fall können wir das nicht mittragen und deshalb werden wir dem nicht zustimmen. Wenn man strikt ablehnt, was auch, wofür es auch sehr, sehr gute Argumente gibt, begibt man sich dieses politischen Spielraumes. Das wäre vielleicht noch ein politisches, ein taktisches Argument für die Pro-Variante. Prinzipiell aber sehe ich auch die Probleme, die du und die auch andere genommen haben, dass es letztlich immer darauf hinausläuft, dass die einzelne Abgeordnete abwägen muss, ob sie der Auffassung ist, dass die Informationen, die vorliegen, reichen, dass die Tatbestände, die aufgeführt sind, Völkermord und so weiter, erfüllt sind und ob man da guten Gewissens Soldaten hinschicken kann oder nicht. Aber das soll meiner Auffassung nach auch der Abgeordneten überlassen werden. Es geht in diesem Positionspapier tatsächlich nur, in Anführungszeichen nur, darum, ihr einen Stein in den Fluss zu legen, um zu gucken, okay, hier kannst du schon mal drauf treten, das ist ein erster Schritt. Und kannst dann deine Positionierung darum herumbauen. Und dafür eben auch diese mehreren Varianten. Ansonsten, ich habe so den Eindruck, dass der Geoffrey mir so ein bisschen das letzte Wort gegeben hat zu diesem Antrag, möchte ich einfach auffordern oder ich möchte euch bitten, euch diesen Antrag nochmal durchzulesen. Es gibt auch eine Begründung, die nochmal schriftlich abgefasst ist. Es gibt auch einige Begriffserklärungen dazu. Und auch zu den Unterpunkten gibt es Erläuterungen. Der Antragsteller ist im Wiki angegeben und ich bin sicher, dass man ihm zumindest über das Formular eine E-Mail schreiben kann. Ich sehe, er hat auch eine E-Mail angegeben und weitere Kontaktdaten im Wiki. Das heißt, bei Fragen könnt ihr sicherlich auch den Antragsteller selbst kontaktieren. Da freut er sich bestimmt drüber. Ich hoffe, er kriegt jetzt nicht allzu viel Spam und ist sauer auf mich. Befasst euch damit. Es ist ein wichtiges Thema. Es ist ein emotionales Thema. Und wichtig meiner Auffassung nach ist, dass ihr euch damit auseinandersetzt, darüber nachdenkt und eine Entscheidung trefft. Und wie diese Entscheidung aussieht, ist letztlich egal, denn es ist eine Entscheidung und es ist eine Positionierung. Und eine Positionierung in diesem Feld kann eigentlich nichts weiter als nützen, weil weiteren politischen Spielraum aufgetun. Vielen Dank. Sehr dafür, dass du den Antrag vorgestellt hast auf kurz und also so on this short notice. Ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Und damit muss ich an dieser Stelle jetzt leider enden. Ich danke euch allen sehr fürs Kommen. Ich danke euch allen sehr fürs Anträge vorstellen. Ich danke euch allen auch sehr fürs Mitdiskutieren. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich würde euch jetzt sehr gerne schon einladen, natürlich für nächste Woche, Mittwoch 20 Uhr. Da machen wir weiter. Es wird um Wahlprogramm gehen, es wird um sonstige Anträge gehen und ich gucke mal, vielleicht schaffen wir sogar noch das Positionspapiere, die wir dieses Mal nicht durchgebracht haben, da nochmal besprechen. Also zumindest würde ich mir wünschen, dass wir es schaffen, alle Anträge, die gestellt worden sind, für den Parteitag auch zu diskutieren. Und damit bleibt mir nichts anderes übrig, als euch eine gute Nacht zu wünschen und bis Montag, bis Dienstag oder bis Mittwoch, also bis irgendwann mal wieder. Ihr dürft ansonsten natürlich sehr gerne weiter diskutieren. Der Bauer Jupp zeichnet hier noch auf, der hat mich schon vorgewarnt, dass er wahrscheinlich gleich wegspennen wird. Den mute ich jetzt noch kurz, das heißt, ihr könnt hier dann quasi ohne Aufzeichnung weiter diskutieren. Ja. Wie kann ich dir noch helfen? Ja, Geoffrey, ich habe ein kleines Problem. Also ich kann nächste Woche nicht. Da haben wir nämlich genau an dem gleichen Tag auch diese Mumble-Sitzung im Dicken Engel. Was ich euch anbieten kann, die nächsten drei Positionspapiere stammen von mir. Die kann ich, wenn Interesse besteht, noch vorstellen. Ansonsten werde ich die dann eben beim Bundesparteitag vorstellen. Das weiß ich jetzt nicht, wie da die Resonanz ist, ob da noch Interesse besteht. Ich würde sie dann noch vorstellen wollen, wenn da hier diese Meinung besteht, dass das Interesse da ist. Geoffrey, ich hätte auch noch eine Frage. Ich habe es schon im Chat eigentlich gestellt, aber wann reden wir denn über diese Root-Anträge und wie sind die überhaupt in der Satzung definiert? Ich finde da im Paragraph 12 zwar alles, aber nichts, was mit Root-Anträgen zu tun hat. Hat sich da die Antragskommission schon Gedanken gemacht, was das ist, dieser Root-Antrag? Also, nimm's mir nicht übel, aber das Thema diskutiere ich jetzt nicht mehr erschöpfend durch. Es ist folgendermaßen gut, dass du sagst, die Kategorie Root-Anträge fehlt in der Antragsdiskussion tatsächlich noch und dementsprechend wäre es gar nicht schlecht, wenn ich die auch nochmal kommenden Mittwoch mit auf die Agenda setzen würde. Ansonsten ist der Root-Antrag eine Form des Programmantrags, kurz gesagt. Es ist genauso wie du richtig sagst, definiert die Satzung Programm- und Satzungsanträge. Die Satzung spricht zum Beispiel auch nicht von Grundsatzprogramm und Wahlprogramm und dennoch haben wir Grundsatz- und Wahlprogramm. Form des Root-Antrages oder die Antragsform des Root-Antrages ist also eine Unterform des Programmantrages, der einfach tatsächlich deswegen entstanden ist, weil wir als die Antragskommission hier eine Notwendigkeit gesehen haben für eine entsprechende Antragskategorie. Das ist also so die Kurzfassung. So, und damit, ich mute jetzt, wie gesagt, kurz den Bauer Jupp, da sollte das quasi mit der Aufzeichnung sich erledigt haben und wünsche euch allen jetzt eine gute Nacht. Ich muss übermorgen, wie gesagt, 5:30 Uhr raus. Ja, vielen Dank auch an dich, dass du dir die Mühe hier machst. Ja, kann ich auch unterstützen, was Piratos gesagt hat. Ich wollte nur kurz noch auf CC eingehen, wir wollen noch ein bisschen weiter diskutieren. Natürlich gab es in Jugoslawien Kriegsverbrechen. Aber dass auch selbst Srebrenica nicht als Völkermord eingeordnet wird, ist offizielle Position der Vereinten Nationen. Und die erkenne ich dann schon ein bisschen eher an, als dieses völlig obskure Tribunal in Den Haag, was nur ortsgleich mit dem Internationalen Strafgerichtshof ist, sondern mit dem eigentlich ansonsten auch nichts zu tun hat. Und insofern kann ich da sehr gut bei meiner Position bleiben. Ansonsten der Soldat, den du meinst, das könnte mein Duisburger Kreisvorsitzender sein, dessen Stellvertreter ich bin, mit dem ich, wenn wir kommen, auch zusammenkomme. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.